In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt. Nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Fass an. Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! So, jetzt fangen wir aber an. Jetzt geht's direkt los hier, ja. Wir haben ja heute ein etwas langes Vorgespräch gehabt, ja. Obwohl wir zeitlich uns begrenzen wollen, haben wir ja gesagt, es geht nicht mehr, dass wir hier 2, 3, 4, 5 Stunden senden. Dennoch begrüße ich euch, Chris, Pocho, herzlich willkommen zur Folge 40 der Dieter-Trilogie. Folge 40 der Dieter-Trilogie. So richtig vor die, ja. Da haben wir auch mal grob Ärger gekriegt, oder was heißt Ärger? Wir Azubis durften in unserem Sternebunker, durften wir dann auch mal eine Karte schreiben. Dann haben wir mal so, weil wir dachten, ah, die sind alle mega prätentiös und wir machen alles schön geordnet auf dem Teller und so. Und als wir die Karte geschrieben haben, haben wir auch immer Trilogie von dies und jenem geschrieben. Und das war schon die Zeit, wo wir dachten, ah, das ist mega geil, aber das war schon mega Panne eigentlich. Das ist ja Wahnsinn, man muss dazu sagen. Weiß ich sogar noch, das war die Trilogie von der Wachtel. Da haben wir ein Wachtelspiegelei gemacht, eine Wachtelbrust und eine Wachtelkonsumé. Mir kommt jetzt schon wieder so vor, als hätte ich was getrunken. Ja? Eine Wachtel, also ich, Wachteleier habe ich auch schon mal gegessen, die fand ich eigentlich ganz lecker. Der Pocho muss wieder näher ans Mikro gehen, da ist wieder auch, zu weit. Es war auch lecker, das war mein Gericht. Ja? Ja, ja, da kann man auch Maggi drauf tun, ne? Das ist richtig. Ja, das hat gefehlt. Ja, ja, verdammt, dann hätte ich jetzt doch meine 28 Gourmet-Punkte, wenn ich den Ratschlag beherzigt hätte. Ja, ich sag's wieder wie Gordon Ramsay. It's bland. Ja, ja, Mensch, ja. Habt ihr Fußball geguckt am Wochenende? Nur. Ich habe zum ersten Mal in dieser Saison exakt, also noch nicht mal ein ganzes Spiel gesehen. Stuttgart gegen Gladbach, ich glaube, so sagt man das, wenn man auswärts spielt. habe ich nicht ganz mitverfolgt, muss ich sagen. Da ja, kamen mir zum einen die Tränen und es hat dann dazu geführt, dass ich nicht mehr richtig gucken konnte. War schlimm. Ich habe ja auf Twitter schon angeschrieben vor dem Spiel, dass ja, ich habe es ja auch im Weihnachtszauber erwähnt, dass das so ein dreckiges 0-1 wird. Ich habe es am Samstag schon gesagt. Ja, es gibt man nicht so an. Ja doch, ich habe doch vor 3 Ausgaben oder so angekündigt, dass ich angebe. Doch. Ja, da musst du auch mal, also ein bisschen den Ball flach halten, ja? Nicht, ja, dass du, dass du... Warum soll ich denn den Ball flach halten? Ja, weil, also wenn es gegen eine andere Mannschaft gewesen wäre, dann wäre ich ja sofort dabei. Aber es war immerhin, ja, es war gegen einen humpelnden Blinden sozusagen. Also, ja, Stuttgart ist schon schlimm, muss man sagen. Diese Saison. Ja, gut, schwierig. Aber man muss es auch nicht einfach so abtun. Man muss es einfach als Teil einer Serie sehen, die weiter ausgebaut wird. Ja, eure Heimstärke, die ist natürlich beeindruckend. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, hat Gladbach jetzt in 5 von 7 Heimspielen mehr als 3 Tore geschossen. Ja. Das ist schon eine Ansage. Ja. Ich habe mir überlegt, dass wir heute Folgendes machen, weil, also wenn, ich gehe davon aus, ihr habt auch keinen Fußball geguckt. Nee, ich habe wirklich nur das Spiel geguckt. Also. Chris, welches Spiel hast du gesehen? Entschuldigung, ich habe gerade das Mikrofon weggelegt, weil ich mir gerade einen neuen Kopf mache. Macht doch nichts, wir machen gerade einen Podcast, also einfach später nochmal vorbeigucken. ich habe Zusammenfassung von Bayern gesehen. Super, weil meine Idee heute war, dass wir einfach mal die Spiele, also das machen wir ja sonst nie, aber ich dachte, wenn keiner was gesehen hat, wäre es eigentlich interessant, wenn ich jetzt hier die Ergebnisse vorlese und wir darüber sprechen, was wir glauben, was passiert ist. Also ich dachte, als wäre es ein Tennisspiel. Ja, genau, als wäre es ein Tennisspiel. Aber ich dachte, das war meine Idee, dass wir jetzt heute die Top 11 machen des Jahres. Ach so, ja, das könnten wir auch noch machen. Ich wollte sagen, Serge Gnabry trägt jetzt Schnäuzer. Gott sei Dank. Joshua aber auch. Dem hau ich mal hier meine Kaffeetasse aufs Maul. Joshua? Wenn ich den Kimmich mit diesem behinderten Schnäuzer sehe, da könnte ich eskalieren. Was findet soll auch, denn der Scheiß? Findet ihr auch, dass er sich momentan, ich schwanke zwischen überemanzipiert und endlich sagt mal einer was? Nee, dazwischen kann man nicht schwanken, weil endlich sagt mal einer was, dann wäre es 1-2 Mal gewesen. Jetzt reißt er jeden Tag die Klappe auf, als ob er der Messias wäre. Ist also schon so, too much ein bisschen im Moment. Das Schlimmste ist sein Gesichtsausdruck, wenn es nicht so läuft. wenn ich diesen fast heulenden Gesichtsausdruck vor mir habe, ja, ja, da habe ich schon so viel Verachtung. Das geht mir übrigens nicht nur bei ihm so, denn am Wochenende gab es ja, das habe ich nämlich mitbekommen, wieder so eine Skandalschwalbe beim Spiel Mainz gegen Hannover. Das habe ich gesehen. Zweite Halbzeit habe ich gesehen. Lass mal über Mainz gegen Hannover reden. Ja, pass mal auf. Da habe ich mir gedacht, also ging ja wieder los hier, wann muss der VAR eingreifen, ja, und wann nicht und so weiter und so fort. Ich glaube, du musst in dieser Sportart, bei Fußball, wirklich damit anfangen, dass du diese Menschen bei der Ehre packst. Es kann doch einfach nicht sein, ich kenne keinen Sport auf der Welt, wo so viel geschauspielert wird. Also vor allen Dingen in so einem Übermaß. Naja, Das verstehe ich nicht. Ist es auch die erste Sportart? Ich kenne ja jetzt nur ein bisschen durch den Johannes bei mir auf der Arbeit so ein bisschen die Jugendarbeit, sage ich jetzt mal fast. Ich habe mich heute wieder ein bisschen mit ihm unterhalten, weil er da bei der U21 spielt. Und es ist wirklich so, dass die Art und Weise des Fallens durchaus schon mal Bestandteil des Trainings ist. Ja, das glaube ich sofort. Ich wüsste keine Sportart, wo es sonst so ist, wo man... Beim Judo. Ja, genau, beim Judo. Ja. Aber sagen wir es doch so, wie es ist. Da machst du ein halbes Jahr nur Fallschule. Der Poccio, der ist wirklich... Der ist, heute ist er übermotiviert. Früher haben wir ihn nie aussprechen lassen. Aber heute, ja, jetzt ist es ganz anders. Geändert. Ich durfte beim Weihnachtszauber auch schon nicht mehr reden. Aber kennt ihr denn eine Sportart außer Judo und Seilspringen, wo man trainiert im Training, wie man betrügt? Ja, das gibt's bestimmt noch irgendwo, wenn du jetzt ja, guck mal, selbst bei MMA, bei meiner zweiten Liebe, ist es ja auch so, dass du hier und da mal an den Käfig greifst und so. Das Problem, was ich habe, ist, ja, dass es halt so offensichtlich ist im Fußball, wie lächerlich das alles ist. Also, Poccio, du hast Gladbach gegen Stuttgart gesehen. Ja. Erinnere dich an das 3:0 durch Pavard, ja, das Eigentor. Ja. So. Da hat er sich doch Muskelfaserriss oder Bündelriss zugezogen. Wie hat er diese Verletzung, das ist eine schwerwiegende Verletzung, wie hat er die hingenommen? Fast reaktionslos. Er hat ein bisschen ins Gesicht verzogen, sich an den Oberschenkel gepackt. Er hat aber auch ein Eigentor dabei geschossen. Ach, du warst darauf hinaus. Ja, da gebe ich dir recht. Warte. Er hat aber auch ein Eigentor dabei geschossen. Ja, ja. Aber jetzt stell dir mal eine Szene vor, Benjamin Pavard im Strafraum und jemand rempelt ihn leicht an. Mhm. Ja, so, weißt du, dieses Missverhältnis kannst du fast auf jedem Fußballplatz miterleben. Und das muss einfach nur noch geächtet werden. Die Leute müssen da bei der Ehre gepackt werden. Ausgepfiffen ist das eine, aber auch wirklich als jetzt überlege ich, als Waschlappen halt einfach bezeichnet werden, als Jammerlappen. Also dass es halt wirklich wehtut, weil das würde mir persönlich dann blöde vorkommen, wenn mich jeder als absolute Pussy darstellt, weil ich halt jedes Mal dann einen sterbenden Schwan mache. Ich weiß nicht, meine Idee war ja mal, man sollte Spieler, die nachweislich geschauspielert haben, ja, also wo es halt einfach keine schwerwiegende Verletzung nach sich führte, irgendein Foul, die solltest du sperren. Konsequent, egal ob das jetzt, natürlich geht das nicht, ist mir schon klar. Aber irgendwie, das gibt's doch nicht mehr. Das ist natürlich klar, ist natürlich auch ein mega Graubereich. Ne? Dann sagt der Spieler, nee, da war wirklich was. Aber kommt da nicht auch wieder der Video Assistant Referee ins Spiel? Wenn der wirklich valide wäre, dann würde sich da kaum noch ein Spieler sowas trauen, wie bei der Aktion von Mainz gegen Hannover. Also das ich habe eine andere Theorie gehört. Und die halte ich für auch diskutierbar. Ich sage nicht, bewusst nicht richtig, aber diskutierbar. Und zwar, dass sich die Spieler eher fallen lassen, weil sie wissen, dass der VAR nochmal drauf schaut und die Chance vielleicht besteht, dass er dann doch sagt, das ist ein Foul. Weil du hast ja jetzt in den letzten Monaten häufiger mal so merkwürdige Fouls auch nachträglich als Elfmeter gepfiffen bekommen. Ja, oder andersrum, Tore wurden zurückgepfiffen, weil sowas in der Art wie ein Foul stattfand, 5 Minuten vorher. Jetzt ein bisschen polemisch ausgedrückt. Ja. Ich finde, das kann man auch diskutieren. Also ich bin bei dir, dass da was passieren muss, das Problem ist halt, in dem Moment, wo du noch nicht mal klar eine Marschroute festgelegt hast, wann der eingreift und wann nicht, wird es immer Problementscheidungen geben. Weil es gibt ja keine klare Aussage. Dann musst du halt wirklich hingehen und sagen, bei einer Schauspieleinlage darf der VAR eigentlich gar nicht eingreifen, weil es da eine Tatsachenentscheidung ist und bleiben muss. Dann brauchst du ihn aber fast schon gar nicht mehr. Ist es nämlich. Ja, aber da kommen wir ja nicht mehr raus aus der Nummer. Natürlich kommen wir da nicht mehr raus. Das ist ja das ganze Problem. Das ist genauso, wie wir da nicht mehr rauskommen, dass es weiterhin in Zukunft diesen EM-Modus bei der Qualifikation geben wird, dass es weiterhin diese Nations League geben wird. Ja, und, klar. Das, da kommen wir auch nicht mehr raus. Aber der einzige Weg wäre doch, dass man den VAR wirklich, also strikter anwendet und dass man sagt, grundsätzlich bei jeder Fehlentscheidung greift er ein. Wie lange dauert denn dann das Spiel? Ja, ja, natürlich, aber wenn du sagst, bei offensichtlichen Fehlentscheidungen und so. Okay, und wofür ist dann noch der Schiedsrichter auf dem Platz da, frage ich andersrum. Poncho, ich möchte mit dir darüber gar nicht diskutieren, weil ich bin auf deiner Seite. Ja, ja, nein, nein, ich versuche nur im Gegensatz dann da Kontraargumente zu finden. Dass du da auch der Meinung bist, weiß ich. Na, letzten Endes brauchst du dann nur noch jemanden, der die die Marschroute aus Köln umsetzt, sozusagen. Also, das stimmt. Du brauchst nur eine Marionette. Was haltet ihr von der Idee oder von dem Schritt, dass man in Köln auch einfach einen Ex-Profi hinsetzt? Gar nichts. Wer soll sich denn da hinsetzen? Immer wechselnd, dass die doch gefeatured werden am Anfang auf Sky? Hör auf. Nein, ey. Das natürlich nicht. Und mir ist natürlich klar. Warum möchte man einen Ex-Profi da hinsetzen? Weil der wahrscheinlich besser die realen Situationen, die auf dem Spielfeld passiert sind, sich hineinfühlen kann. Weil lass uns doch mal kurz bei der Situation bleiben, Hannover gegen Mainz, Mainz gegen Hannover. Das sind wir uns doch einig, dass das eine Schwalbe war, oder? Ja. Das war eine Schwalbe. Es gab eine minimale Berührung, die aber niemals ausreicht, um so eine Kante da umzulegen. Also die drei Typen da in Köln haben sich das ja angeguckt und sind zu einem Entschluss gekommen, das war ein Foul. Und wenn da jetzt Spieler XY, der natürlich auf einem gewissen Niveau gespielt hat, hat gesagt, Leute, das war niemals ein Foul. Das hat er angenommen, das, keine Ahnung, dass da vielleicht nochmal jemand sitzt, der nochmal Ratschläge gibt, wie du zum Beispiel bei der UFC. Nee, Moment, ich glaube, es war so, jetzt haben wir das Problem, dass wir es nicht gesehen haben, aber ich habe so verstanden, dass der Schiedsrichter gepfiffen hat und Köln dann nicht eingegriffen hat. So habe ich das. War das nicht so? Der VAR hat schon eingegriffen. Hä? Der VAR hat doch da zum Schluss eingegriffen. Ich meine, nicht eingegriffen hat er bei diesem Handding, oder? Ja, ich versuche das. Wir sollten überhaupt Fußball gucken, das wäre ganz gut. Ja, ich meine, sonst gucken wir ja auch immer. Eigentlich sind wir ja jetzt hier mit der Prämisse in die Sendung gegangen, wir machen entweder eine Top 11 oder wir sprechen über die Ergebnisse und stellen uns vor, wie das Spiel gelaufen ist. Ja. So, jetzt kommen wir natürlich hier in die Bredouille, weil du ein konkretes Beispiel hast und da sollte man natürlich das Ganze gesehen haben. Aber also, im Prinzip ist es ja scheißegal, erstmal, ob der jetzt eingegriffen hat oder nicht. Ja. Im Prinzip geht's ja da. Die Beispiele gab es ja auch, dass es einfach ein Foul gab, das der Schiedsrichter nicht erkannt hat und der VAR hat dann gesagt, das ist aber ein Foul, funkt das runter, man sieht's im Fernsehen und denkt sich, Alter, was geht mit dir ab? Oder noch besser sind die Handspiele. Weißt du, da gibt's ja so absurde Beispiele, dass sich Spieler den Ball an die Hand köpfen und das heißt, ja, eigentlich ein klares Handspiel. Also, oder diese Geschichte gegen Hannover, wo sich der eine Spieler, ja, wie war das, dass aus kürzester Distanz wurde doch irgendein Spieler mal direkt an die Hand geschossen. War das nicht Hertha gegen Hannover oder so? Das kann gut sein, ja. Irgendwie sowas. Solche Beispiele gab es ja jetzt schon genügend. Hat, fetten Respekt, dann sollten wir jetzt nur noch trainieren, wie man aus kürzester Entfernung Leuten in die Hand schießt oder so, genau. Das, was eigentlich viel mehr Skill ist, als ein Tor zu schießen. Also ja, genau, da gab es noch diese polemische Meinung, ja. Es ist einfach, ist wie halt man dreht absurd. Und wendet. Ich glaube, diese Regel mit bei glasklaren Fehlentscheidungen greift der VAR ein, das klingt erstmal gut. Ja. Aber glasklar ist halt auch interpretierbar. Auch nicht. Ja, genau. Ja, und das ist schon mal ein Problem. Also das finde ich. Und ich finde es auch, jetzt überlege ich gerade, du kannst natürlich nicht das Audio direkt übertragen, aber ich würde es gut finden, wenn man wenigstens ab und zu mal Einblick hat in die Kommunikation zwischen Schiedsrichter auf dem Platz und Keller. Setzt die alle unter Druck. Setzt die alle unter Druck. Noch mehr. Glaube ich dir, aber dann hättest du dann mach's nachträglich. So als wie sie es bei der Weltmeisterschaft gemacht haben, schaut mal, so funktioniert die Kommunikation zwischen den beiden. Einfach so, damit man versteht, was passiert da eigentlich, weil man hört auch ganz oft bei Übertragungen von Kommentatoren, merkwürdig, dass der VAR jetzt hier nicht eingreift. Ja, unter Umständen weißt du aber gar nicht, ob er zum Beispiel sich rückversichert hat beim Schiedsrichter, weil die kommunizieren ja, ohne dass du davon was mitbekommst. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie nur sprechen, wenn das Spiel angehalten wird. Das hat ja irgendein Schiedsrichter auch mal erzählt, dass es immer wieder diese Kommunikation gibt bei Entscheidungen, bei strittigen Entscheidungen, wo sie dann sagen, ja, das guck dir das nochmal an oder kannst du laufen lassen. Das gibt's ja wohl. Ich glaube, bei Colinas Erm habe ich das mal gehört. Von jemandem wirklich, der jeden Tag einen Knopf im Ohr hat, sage ich dir ganz ehrlich, das ist die Hölle. Das ist einfach die Hölle. Dieses für den Ausführenden ist es die Hölle. Und ich glaube auch, dass das für den Schiedsrichter auf dem Platz eine enorme Schwächung ist. weil er einfach nicht mehr so wahrgenommen wird, wie er wahrgenommen werden muss, als wirklich derjenige, der über das Spiel entscheidet. Als Autorität, das ist er nicht, meinst du? Das ist er nicht mehr. Ja, er verliert ein bisschen durch seine Autorität, meinst du? Ganz genau, ja. Und du merkst es ja auch schon daran, dass die Linienrichter jetzt angehalten werden, die Fahne nicht zu heben, ja, wenn es diese Abseitssituation gibt, weil, wenn sie die Fahne heben, wird die Situation zurückgepfiffen. Wenn sie später herausstellt, dass es doch kein Abseits war, kannst du die nicht wieder reproduzieren bzw. neu starten lassen. Also hast du hier eine glasklare Chance verhindert. Jetzt ist es halt so, das gab es jetzt auch am Wochenende, dass der Selke ein Tor erzielt. Ja, er guckt zweimal zum Linienrichter, erzielt ein Tor und nachträglich wird das Tor aberkannt, weil ja der Linienrichter oder beziehungsweise weil er in Köln mit diesen kalibrierten Linien nachgewiesen werden konnte, er war also eine Fußspitze im Abseits. So, es ist auch wieder so eine Sache. Ja, ja. Ach, irgendwie macht das natürlich dann auch wieder viel kaputt. Also, na gut, das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Es kommt halt immer wieder so, dieses VAR-Thema. Und ich würde als Ansatz wirklich mal sagen, dieses glasklare Fehlentscheidung, das muss überdacht werden. Wie genau? Schwierig, weil du ja, bist ja... diese langen Pausen, die gibt's ja nicht nur in der Bundesliga. Gab's jetzt auch letztes Wochenende, meine ich, gegen Paris, gegen Bordeaux. Da gab's auch 6-7 Minuten Pause. Da ist der Schiri, hat gerade telefoniert nochmal. Und dann musste er dann schlussendlich, nachdem es doch keine glasklare Entscheidung aus dem Office gab, musste der Schiri dann doch nochmal in die Review-Area gehen und sich die Szene nochmal angucken. Das hat gedauert. Waren das wirklich 6-7 Minuten oder ist es so gefühlt 6-7 Minuten? Es waren wirklich 6 Minuten. Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Und da gibt's noch diese Szene, da hat sich während die in Paris, ich weiß nicht, wo der Video Assistance Referee in Frankreich sitzt, hat sich Neymar noch irgendwie unterhalten, ewig lange mit dem Schiri. Und da haben die ein paar Gags irgendwie erzählt, da gab's noch so eine relativ berühmte Szene, wo die beiden so ein bisschen gequatscht haben, wo du richtig gemerkt hast, der Schiri, ja, der wartet jetzt auch so, ne? Wir warten jetzt hier alle und gucken mal, was bei rumkommt. Am Ende kam nichts bei rum und er musste es sich selber nochmal angucken. Also das ist alles wirklich ja sehr, sehr merkwürdig. Und ich habe ja die zweite Halbzeit so ein bisschen gesehen auf dem Fernseher, bin immer zwischen Wohnzimmer und Küche hin und her gerannt, weil ich noch Essen gemacht habe und habe dann auf meine Uhr, das 2-1 kam, ne? Und dann ich so, oh nee, leck mich am Arsch, kurz Hände gewaschen, dann bin ins Wohnzimmer und auf dem Weg von der Küche zum Wohnzimmer habe ich dann auf die Uhr Tor aberkannt bekommen. Und dann, ich so, oh Gott, das ist alles so zerfahren alles und dass jetzt auch schon OneFootball auf ihrer App diese Option eingebaut hat, dass es jetzt auch Tor aberkannt Push-Nachrichten gibt, das sagt doch schon einiges, oder nicht? Ja, die Hoffnung ist halt, dass sich das irgendwann besser einrüttelt, dass es jetzt einfach so Kinderkrankheiten sind und dass man so 2-3 Jahre hat, bis sich das irgendwie vernünftig dann einrüttelt und man nicht mehr diese langen Wartezeiten hat. Reden wir mal 2020 nochmal drüber und regen uns immer noch genauso auf wie heute. Höchstwahrscheinlich wird sie sich dann auch nicht so viel geändert haben oder verbessert. Andere Frage. Habt ihr das ist so ein bisschen Gefühl, operieren am lebenden Objekt, oder? Ja. Ja, aber du kannst es ja fast gar nicht anders machen. Außer du würdest es in tiefere Ligen irgendwie testen, aber dann ist vielleicht auch der finanzielle Aufwand wieder für die Technik zu groß. Naja, das stimmt natürlich. Geld hat dieser Sport nun wirklich nicht. Ja, der Sport schon, aber die kleinen Vereine nicht. Das ist das Problem. Das Geld ist falsch verteilt in Sachen Fußball, würde ich mal so sagen. Und in der Welt. Ja, da sowieso. aber ich wollte gerade fragen, habt ihr denn das Gefühl für euch, dass das Fußballspiel, was ihr verfolgt, gerechter geworden ist durch VAR? Oder sagt dann eigentlich, brauche ich das nicht? Naja, ich würde schon sagen, schon. Die Idee des VAR ist ja richtig, finde ich gut. Aber so wie sie ausgeführt ist, jetzt gerade nochmal bei dem Beispiel in Hannover, wo dann auch Horst Held, ich habe das Interview, das Field-Interview habe ich dann noch gesehen, wo er ausgerastet ist, war jetzt nicht 1A performt, gebe ich ganz ehrlich zu. Und das, ich habe mir schon, als ich das gesehen habe, habe ich mir schon die ganzen Memes ausgemalt im Internet und so, aber ich fand das ehrlich mal gut. Der soll die Fresse halten und so, wenn er nichts zu sagen hat, soll er die Klappe halten und so. Ja, ich sag aber, warum ich es schlecht finde. Die haben doch dem Ganzen zugestimmt. Die ganzen Vereine. Da finde ich es jetzt natürlich schwierig, wenn du dich dann als Offizieller sozusagen eines Vereins wahrscheinlich haben die das sich aber auch solider vorgestellt. Die Idee, das Blueprint VAR war sicherlich anders, als dass es jetzt ausgeführt wird. Weißt du, was ich meine? Hast du damit gerechnet, dass es komplikationslos eingeführt wird, als alles klappt? Haben nicht alle gesagt, das wird eine Katastrophe? Das Problem ist aber, Ricky, dabei es wird eine Katastrophe. Das ist ein anderes, es wird eine Katastrophe wie beim Jahrtausendwechsel. ja, wo dann zwischendurch zwar irgendwo was kaputt gegangen ist, aber in der Regel alles gut gelaufen ist. Ja. Bei diesem bei dem VAR ist es so, dass man vorher wusste, genau das wird schief gehen und es geht genau das schief. Ja, aber das meine ich ja eben. Die Vereine haben ja dem trotzdem zugestimmt, obwohl man eigentlich davon ausgehen musste, dass es nicht klappt oder dass es Probleme gibt. Wie, von wem solche Entscheidungen getroffen werden? Wie oft? Ja, Moment. Die Vereine haben da aber abgestimmt und haben gesagt, machen wir. Ja. So, und jetzt kannst du dich natürlich dann nicht hinstellen und das kritisieren. Weil das ist halt. Als Verein, der dafür gestimmt hat, nicht richtig. Ist halt jetzt so. Damit musst du leben. Mich hat aber keiner gefragt. Darum darf ich es kritisieren. Nein, dich kritisiere ich ja in dem Fall jetzt nicht. Potsch, du bist schon wieder. Ich hole gleich wieder das Theme hier raus von dir. Das Weihnachtslied kommt gleich wieder. Los, du. Ich muss hier noch die Boombox wieder aufladen. Übrigens, gegen Ende der Sendung, die große Auflösung. Wo war Ricky in der letzten Stunde? Da bin ich auch mal gespannt. Müsst ihr dranbleiben. Das ist, Gott, das ist Wahnsinn. Also wir können so viel sagen, es ist eine harte Story. Also da darf ja. man nicht so einfach. Das macht und Teaser, es war tatsächlich auf diesem Planeten. Also, aber dann reicht es jetzt erstmal als kleine. Jetzt ist auch gut, ja. Ja, weil das grenzt schon stark ein, muss ich sagen. Ja, natürlich, aber sag mal so, man muss ja fair sein und damit die Erklärung nachher nicht zu lang wird, dachte ich, kann ich diese Information schon droppen. Ja, das weiß ich gar nicht, was wir machen sollen. Sollen wir jetzt die Spiele durch? Wir können ja mal einfach über unsere Spiele reden. Sofort, ich habe noch eine Idee. Da, müssen wir mal kurz intern besprechen hier. Ja, machen wir kurz intern. Also hört mal kurz weg. Nächste Woche ist ja der 18. am Dienstag. Können wir da noch aufnehmen? Also ich könnte. Pocho, ja, aber theoretisch, du bist jetzt nicht im Urlaub oder so. Im Urlaub nicht, aber wenn ich ja zum Beispiel Dienst habe, kann ich natürlich nicht. Genau, da müssen wir halt abwarten, vielleicht wird es in der 19. Natürlich auch Crunchtime bei Aldi, ne? Ja, ist Crunchtime. Am 25. da geht's natürlich nicht, weil da habe ich Urlaub. Und wie sieht's denn zum Beispiel am 27. dann aus? Seid ihr da alle da? Nee. Aha. Warum, Pocho? Was ist da los? Arbeiten. Am 27. bis abends? Ja, Sicherheit. Sonst hätte ich gesagt, dass wir das einfach mit dieser 11 auf ja, so einen Zwischentermin, wenn keine Bundesliga ansteht, verschieben. Ja. Kann man sich auch mal Gedanken machen. Ich kann euch ja sagen, wann es bei mir gehen würde dann und dann passt das schon. Habt ihr bestimmt irgendwann auch mal abends Zeit. Bestimmt. Aber das kann ich jetzt nicht mit Datum festlegen gerade. Aber das Problem ist eher Chris und seine Internetleitung. Da müssen wir drumherum wirken. Da gibt es schon Bewegung, muss ich sagen. Also da alles gelöst. So, super. Jetzt bleib mal ruhig. Wenn wir mal über unsere Spiele sprechen, eben ist im Chat auch die Frage gestellt worden nach dem Pavard-Thema. Ich glaube, da wurde aber eher gemeint, diese Aussage, dass Pavard irgendwie früher weg will. Ricky, was ist da los? Das habe ich auch natürlich heute mitbekommen. Da wurde auch jetzt bei der Pressekonferenz zum Spiel gegen Ajax. Wer knistert denn da so? Ich musste mal knistern. Ich bin es nicht. Ich gebe mir Mühe, nicht zu knistern. Sehr schön. Da wurde auch Nico Kovac nochmal angesprochen, gerade bei Sky. Ja, gut, sicherlich. Wie sieht denn das aus, Ricky? Wollte ich dich sowieso fragen. Wird das konkret im Winter, Benji? Also ich kann, natürlich weiß ich es nicht, aber ich kann mir nur vorstellen, dass sowas möglich wäre, wenn A, der FC Bayern München bereit wäre, deutlich mehr als 35 Millionen zu zahlen und B, der VfB im Winter bereits den Spieler verpflichten könnte, den man eigentlich erst im Sommer kaufen will. Oder gibt es da schon einen? Mir ist keiner bekannt, aber du musst ja den Abgang von Pavard irgendwie kompensieren. Also ja. Bartstuber und Kempf ist schwierig, weil die halt schon verletzungsanfällig sind. Grundsätzlich ist der Pavard auch erstmal raus jetzt bei euch. Ja, der wird in der Hinserie nicht mehr spielen und wahrscheinlich auch nicht gleich das erste Spiel in der Rückrunde. Aber ja, der ist jetzt erstmal weg. Aber das kannst du jetzt noch kompensieren, denke ich mal. Also da musst du jetzt noch nicht direkt einen kaufen. Aber wenn du jetzt die Möglichkeit hast, für Pavard, sag ich mal, statt 35, 40 oder ein bisschen mehr müsste es schon sein, 45 Millionen zu kriegen und du gleichzeitig einen Innenverteidiger verpflichten könntest, den du sowieso auf dem Zettel hattest für Sommer und der nicht so viel teurer wird durch eine vorzeitige Verpflichtung, dann kann man, denke ich mal, darüber nachdenken, diesen Move auch jetzt schon zu machen. So. Alles andere macht für mich überhaupt keinen Sinn. Dass du sagst, okay, jetzt darf der schon für 35 gehen und man kauft irgend so einen Notnagel für 1,5 Millionen. Dieses Thema, Ne, wir erinnern uns noch alle von vor ein paar Wochen, als Uli Hoeneß gesagt hat, wir werden mit Sicherheit niemals in 1000 Jahren zu 1000% niemals wen im Winter verpflichten. So, jetzt gibt es wohl diese Gerüchte, die sich jetzt die letzten 24 Stunden immer, irgendwie immer valider geworden sind. Keine Ahnung, was da dran ist, dass man jetzt doch wohl wen verpflichtet. Brazzo hat ja auch gesagt, dass man sich da umschaut und so, und dass man natürlich immer den Markt sondiert, und dann hat Kovac gerade auf der Pressekonferenz gesagt, dass man immer im Dialog ist mit dem Sportdirektor und so. Ach, das ist alles so, meine Güte. Ja, das Problem ist halt, dass die Spieler, die der FC Bayern gern hätte, meistens nicht im Winter zur Verfügung stehen, weil das sind natürlich nicht irgendwelche Zweitligisten, ja, oder ja, was weiß ich, von der portugiesischen Liga Platz 10 oder so, sondern das sind ja in der Regel Leistungsträger oder bei ihren Vereinen. Oder für Manchester City von der Bank oder sowas, ne? Das sind ja, also sowieso habe ich sowieso immer ein Problem damit, dass man irgendwie bei De Ligt oder Frenkie de Jong oder Benjamin Pavard von irgendeinem Scouting Skill spricht. Das weiß ich hier aus Langenhagen in meiner voll urinierten Unterhose, weiß, dass die nicht ganz blind sind. Das weiß ich so. Der richtige Move ist natürlich, die Sanchos und Brun Larsens zu verpflichten. Das ist halt der Mega-Move. In dem Bereich muss sich aber auch der FC Bayern jetzt so langsam bewegen. Ne? Also der FC Bayern hat ja noch ein anderes Problem. Nicht nur, dass sie die Spieler nicht verpflichten, sondern also selbst, weil sie die anderen noch gar nicht kriegen. Nee, sondern selbst wenn sie solche Spieler haben, dann kommen die nicht zum Einsatz. So war es zumindest in den letzten Jahren. Das wird sich ja jetzt wohl ändern, wenn die Opis gehen. Ja, ich hoffe es für dich. Ja, danke, ja, sicherlich. Aber ja, ich denke aber trotzdem, das Pavard-Thema, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht da auch Druck von außen jetzt auf die Bayern einwirkt, weil andere Vereine auch Interesse haben. Und das ist auch das Einzige, wo ich mir vorstellen kann, weil ja in Verteidigung, auch wenn wir da mit Hummels und Boateng zwei alte Opis haben, die nicht mehr auf dem Peak ihres Schaffens sind und mit Süle einen richtig guten Jungen haben, ist es da jetzt nicht unbedingt so, auch Martinez kann da immer noch spielen, auch wenn der völlig abgeschrieben ist momentan, auf der 6 oder in der Innenverteidigung, ist völlig abgeschrieben unter Kovac. Für mich würde der Transfer nur Sinn machen, A, nicht, weil wir jetzt den unbedingt brauchen. Tut mir leid, also ne, wir sind zwar nur Dritter und es läuft wirklich nicht alles gut, aber wir brauchen jetzt nicht unbedingt einen Innenverteidiger, um irgendwie die Saison noch zu retten, sondern es wirkt auf mich eher, den Spieler zu verpflichten, um den erstmal safe zu haben, weißt du? Meinetwegen kann man ja, den dann auch das noch Gerücht sagen, ist ja. Man kann den ja meinetwegen jetzt verpflichten für 35 Millionen, so, oder für 40 oder sonst sowas. Und man kann den ja noch ein Jahr an euch verleihen. Das Gerücht ist ja, dass man ihn deswegen verpflichten möchte, weil dieser Abstiegskampf einfach ja zu sehr am Spieler zehren würde, also ihn einfach kaputt macht. So. Ja, scheint so, ne? Ja gut, das ist halt so eine Verletzung nach einer langen WM, finde ich jetzt, da geht's ich ja meine, hier beim VfB. Ich meine jetzt nicht die Verletzung, sondern er performt jetzt auch nicht übermäßig gut, ne? Ja, das ist, versuch dich mal in einem Haufen voll Scheiße jetzt als gut riechender, weiß ich nicht, Parfümklumpen ja, das ist schön gesagt. Das ist momentan... Hast du deine Mannschaft gerade als Haufen Scheiße? Ja, natürlich ist es ein Haufen Scheiße. Wenn du siehst, wie die Fußball spielen, dann ist es ein Haufen Scheiße. So, ist halt einfach so. Also kann ich ja jetzt nicht schönreden. Nur was mir dann schon wieder auf den Sack geht, da verletzt sich der Pavard. Ja, das ist eine Verletzung, die erlebt man so häufig, da geht's wieder los, das liegt am Korkut, die schlechte Vorbereitung. Ja, also inzwischen habe ich mittlerweile fast alle VfB-Accounts gemutet, weil ich das nicht mehr ertrage. Sag mal, der Weinziel ist jetzt hier länger beschäftigt, als der Korkut Zeit hatte, um die Mannschaft vorzubereiten. Wie lange wollen die eigentlich noch die Scheiße erzählen von der schlechten Vorbereitung? Dann geht's mit Sicherheit kommen jetzt irgendwelche, die dann behaupten, ja, naja, aber in der Vorbereitung wird der Grundstein gelegt und so. Ja, mag alles sein, aber wie erklären sich denn die Leute, dass der VfB letzte Woche zum Beispiel 120 oder vorletzte Woche 120 Kilometer laufen konnte und diese Woche verletzen sich die Spieler schon wieder, weil sie bei der geringsten Bewegung sich gleich die Muskelfasern reißen oder so? Das macht doch alles gar keinen Sinn. Das ist eine schlechte Mannschaft, die da aktuell auf dem Platz steht. Da sind viele schlechte Spieler dabei, die weit über ihrem Zenit hinaus sind, die auch viel stärker eingeschätzt worden, als sie letzten Endes sind. Gentner und mit Sicherheit auch ein paar neue Spieler, die dazu kamen, hat man ein bisschen überschätzt von ihrer Qualität. Und dann passt die Mischung innerhalb der Mannschaft überhaupt nicht. Und das sind die Hauptprobleme, die der VfB momentan hat. Null Tempo. Da, beim VfB reden die Fans davon, ja Mensch, warum lässt denn der den Tommy nicht spielen? Der hat doch Tempo. Sag mal, seid ihr bescheuert? Guckt doch mal in den scheiß Kicker rein, was der für Tempo hat. Der hat null Tempo. Das ist kein schneller Spieler, Erik Tommy. Und dann lese ich immer die Fick-Scheiße von den ganzen Deppen auf Twitter. Die wissen alles besser. Ja, ja, das liegt am Korkut. Da spielen die falschen Spieler. Da muss der Tommy mal spielen. Da brauchen wir hier einen schnellen Spieler. Und hinten mit der 3. Ihr habt null Ahnung, ihr dummen dummen Schweine. Ohne Scheiß, ich muss es so sagen, wie es ist. Der VfB kann keine Dreierkette spielen. Seht ihr doch, gegen jeden Verein, der halbwegs Fußball spielen kann, kriegen die auf den Sack. Und an was liegt das? Weil du, wenn du eine Dreierkette spielst, musst du ein gutes Passspiel haben. Und das haben die nicht. Die spielen viel zu wenig Pässe, die Pässe sind zu ungenau, sie haben keine schnellen Spieler. Also musst du gucken, dass du nicht nur die Mitte kompakt kriegst, weil ja, richtig, mit einer Dreierkette kannst du natürlich das Mittelfeld verdichten, aber alles scheißegal, trotzdem musst du passstarke Spieler haben. Und eigentlich sollte der VfB endlich wieder auf ihre scheiß Viererkette vertrauen. Es hat nämlich funktioniert, wenn sie Viererkette gespielt haben, zumindest gegen ein paar blinde Mannschaften, muss man dazu sagen. Und dann sieht es auch schon wieder anders aus. Ich glaube, ich bin vom Thema abgewichen. Entschuldigung. Aber ich muss jetzt mal kurz was über euren Messias sagen. Jetzt bin ich gespannt, weißt, wer das ist. Nee, ich kann es mir gerade überhaupt nicht vorstellen. Dem Weinziel. Und zwar habe ich das Aftermatch-Interview von ihm gesehen und ich habe noch nie in so kurzer Zeit so viele Excuses gehört wie von diesen Menschen. Er hat selbst die Einwechslung von Gladbach hat er als was soll ich da sagen, als unvorhersehbar dargestellt. Da hat sich der Tommy hat gelb-rot geholt, ich habe es mir aufgeschrieben. Der Tommy hat gelb-rot geholt, es haben sich zwei Spieler verletzt und das alles. Und dann hat er gesagt, am Ende hat auch noch Gladbach zweimal gewechselt, zwei Offensive. Da konnte er nun wirklich nicht damit rechnen. Also ich habe noch nie gehört, dass ein Trainer so viele Entschuldigungen in so kurzer Zeit, es waren glaube ich 90 Sekunden, in der er geredet hat, so viele Entschuldigungen herausgesucht hat. Aber dass es an seinem eigenen Können oder an seiner eigenen Mannschaft gelegen haben könnte, das wurde nie erwähnt. Ich wollte nämlich nach dieser Niederlage und nach diesem Interview, hatte ich einen Tweet auf der Hand, der lautete Verein für Jammerlappen. Fans, Mannschaft, Trainer, alles dieselben Pussys. Dann habe ich gedacht, komm, leck mir den Arsch. Da kommen gerade so viele Tweets und da geht, spar dir den Mist. Aber genau das ist auch mein Eindruck. Und ich, jetzt habe ich natürlich, wenn ich die Frage jetzt stelle, dann gehe ich natürlich in eine gewisse Richtung. Aber versucht mal so unbefangen wie nur möglich die Frage zu beantworten. Habt ihr das Gefühl, dass der Weinzierl hinter dieser Mannschaft steht, dass das eine Einheit ist, die zusammen sich gegen den Abstieg wehren möchten? Wenn er hinter dieser Mannschaft stehen würde, dann hätte er nicht so ein Interview geführt. Tut mir leid. Der Weinzierl wirkt auf mich sehr söldnerhaft. Weißt du, wie ich das meine? Ja, du musst das nicht erklären. Ja, ne? Also er wirkt auf jeden Fall für mich wie jemand, der jetzt gemerkt hat, so, da kriege ich keinen Trainerposten dieses Jahr mehr, ich muss aber jetzt mal irgendwo übernehmen. Ach komm, dann nehmen wir Stuttgart, geben mir echt viel Kohle und ich kann im Rampenlicht stehen und wenn wir absteigen, dann steigen wir halt ab und dann bin ich eh wieder weg. Und da war es in erster Linie nicht seine Schuld, weil er die Mannschaft nicht zusammengestellt hat. Ne? Und er hat ja auch keinerlei erkennbares Konzept. Der arbeitet seit Wochen mit dieser Mannschaft und du hast ey, mal ganz ehrlich, wenn ich ins Koma gefallen wäre, ja, nach den ersten beiden Spielen der Bundesliga-Saison und würde vor dem Gladbach-Spiel wieder aufwachen, würde das sehen. Ich wüsste nicht, dass da der Trainer rausgeflogen ist. Bei den ärztlichen Diagnosen, die du höchstwahrscheinlich gehabt hättest dieses Jahr, wäre es ja fast auch möglich gewesen. Es kann immer noch sein, dass ich einfach gerade im Koma-Traum lebe. Ja. Wer weiß das schon? Wir können es ja einfach mal probieren. Uli Hoeneß ist ein Hurensohn. Also wenn jetzt nichts kommt, dann weiß ich auch nichts. Aber es war nur ein Test. Ich finde nicht ganz so krass, weil ich finde, die Persona non grata momentan auf dem Trainerposten ist für mich absolut nur eine Person, das ist Domenico Totesco. Der ist für mich wie ein Roboter. Der hat so null Emotionen und da gleicht sich gerade so ein bisschen Weinzierl ran. Weinzierl redet jetzt nicht so geschwollen von einer hängenden Sechs und von gemachten Brüsten und so. Also das ist ja völlig kryptisch, was der Tedesco redet. Das macht der Weinzierl null nicht. Aber ich finde, der Weinzierl redet auch sehr distanziert von dieser Mannschaft und von diesem Verein. Und Chris, bestätige bitte allen VfB-Hörern, die auch STR hören, dass du diesen Podcast nicht hörst. Denn genau das habe ich gesagt. Ich habe genau das kritisiert und wurde daraufhin von einigen scharf angegangen, dass ich das völlig falsch sehe und dass der Trainer sich überhaupt nicht von der Mannschaft distanzieren würde. Ich sehe das so. Weinzierl und diese Mannschaft, das ist keine Einheit. Und das ist für mich schon mal ganz wichtig, da unten im Abstiegskampf, dass du zusammen dich dagegen stemmen möchtest. Er distanziert sich von der Mannschaft schon mit der Aussage, dass die mehr oder weniger ein Fitnessproblem hätte. Damit schiebt er, auch wieder gejammert, eigentlich schon jetzt jeden Misserfolg auf seinen Vorgänger. Mhm. Anstelle zu sagen, ich möchte diese Mannschaft jeden Tag ein bisschen besser machen, ist auch eine Plattitüde, ist klar. Aber das ist eine andere Ansage als, ja, schwer das hier zu kompensieren. Und dann vor allem sagt er das eine Mal, als er auf einer Pressekonferenz angesprochen wurde, ob der Kader nicht ein bisschen dünn besetzt wäre. ja, er kann daran jetzt eh nichts ändern, er muss mit den Leuten arbeiten, die er hat, und er versucht, das Beste daraus zu machen. Ist eine korrekte Ansage? Punkt. Jetzt warte. Heute sagt er, unser Kader ist viel zu gering besetzt, und was soll er da machen? Er kann doch nicht mal Leute von der Bank nachschieben. Wo ich mir denke, Junge, was soll denn diese Aussage? Du suchst doch, wie das, du suchst dir doch selber, du dir selber Ausreden und aber auch gibst deiner Mannschaft noch Ausreden. Weil die also sagen natürlich auch, was soll ich denn machen? Du kannst, wenn du die Frage gestellt bekommst, Mensch, Herr Weinziel, der Kader ist so oder so, dann kannst du sagen, ja, sie haben durchaus recht, dass der ein oder andere, dass es der ein oder andere Spieler hätte mehr sein können, aber ich nehme die Herausforderung an oder ich nehme die Mannschaft an und ich bin zufrieden damit und ich liebe die Jungs. Weißt du, was ich meine? Ja, knall eine Plattitüde raus. Fertig. Du kannst ja wenigstens irgendwie auf die menschliche Art und Weise, wenn du der Meinung bist, das kann er ja durchaus sein, das kann er ja ruhig sein, der kann ja ruhig sagen, ja, hier und dort kann man mit Sicherheit noch was tweaken. Aber so wie es ist, finde ich es super. Ich liebe die Jungs und ich arbeite gerne mit den Jungs und ich mache sie besser. Aber du kannst nicht sagen, ich muss jetzt erstmal damit klarkommen und die haben sowieso erstmal ein Fitnessproblem. Das geht nicht. Das geht nicht. Sag dir, welche Befürchtung ich habe. Ja, nun. Übrigens, zu SDR muss ich kurz sagen. Ich habe eine Folge gehört, das war die Folge, wo du gesagt hast, dass deine Hörer dir aufs Dach gestiegen sind. So. Und da habe ich ein bisschen geschrien. Das ich da, da hast du glaube ich, auch mal Doofkopf gesagt. Da habe ich mal Doofkopf gesagt und dumm. Und doofer Dummkopf kam dann auch nochmal. Da jetzt übertreibst du aber nicht, dann muss da ich sie nachträglich noch flecken. So, jetzt pass auf. Ich vermute nämlich jetzt, dass man den Herrn Weinziel ein paar Wünsche erfüllen wird im Winter. Vielleicht sogar unmoralische Angebote raushaut. Und der VfB nochmal richtig, richtig Asche verbrät im Winter. Ja, wie würde sich das äußern? Durch was meinst du? Welchen Spieler? Ja, welchen Spieler? Ach, keine Ahnung. Du, als VfB-Fan bist du es gewohnt, dass du jetzt nicht unbedingt klangvolle Namen hierher holst. Also, ja, diese Frage, also ich glaube, Poccio positioniert sich auch ein bisschen als Moderator vom Sport 1 Doppelpass, oder? Die wollen auch mal Namen hören. Ja, was meinst du denn da? Welche Namen denn? Hä? Ja, welche das Namen ist halt das Problem. Doch mal Namen. Wir wollen Namen, wir wollen Polizisten. Welcher namhafte Spieler möchte denn zu so einer leblosen Truppe? Ibrahimovic. Ja, ich würde mich nie wundern. Ja, Ronaldinho, nochmal. Oh, das wäre schön, einfach allein schon vom Gesicht her. Das ist einfach schön. Nee, aber ich denke, die werden jetzt nochmal Geld in die Hand nehmen. Ich kann natürlich jetzt nicht genau sagen, wie viel, aber es wird definitiv mehr als 5 Millionen sein, behaupte ich. Ja, man hat ja auch perspektivisch Geld von Pavard. Das ist ja genau das Problem, wenn du Geld ausgibst, das du noch nicht mal eingenommen hast. Ja, ist immer schwierig, finde ich. So, jetzt nehmen die Geld in die Hand. Der Weinziel bekommt ein paar Spieler, die er sich vielleicht wünscht, oder zwei Spieler, die er sich wünscht, und dann geht das Ding weiterhin im Bach runter. So. Und dann hast du den Weinziel wahrscheinlich dann nicht mehr lange auf der Bank bei uns. Du hast nochmal Geld in diese Mannschaft gesteckt, die einfach, muss man jetzt im Nachhinein sagen, völlig falsch zusammengestellt wurde. Und man steht dann wahrscheinlich am Ende dieser Saison mit einem zweiten Abstieg da innerhalb von 3 Jahren und kann bei null anfangen. Ausgegliedert haben wir schon, das heißt, finanziell wird es da auch nicht mehr aufwärts gehen, denn die Kohle wurde verbraten. Du hast perspektivisch denkende Menschen aus diesem Verein rausgeekelt oder geworfen. Wolf, Zündelmeiser, mich. Und stehst dann wirklich als... Ja, ist so, hat er recht. Ja, stehst du da als Zweitligist und ich bin mir nicht ganz sicher, wo dann die Reise hingeht. Also man muss natürlich immer ein bisschen Angst haben dann, ne? Weil dieses Kaiserslautern-Thema, finde ich, geistert dann auch schon irgendwie die Wolke da ein bisschen drüber. Ne? Ah, und ich glaube, da ist auch das große Problem, weil der VfB Stuttgart von der Wahrnehmung, die ich so habe, das passiert uns schon nicht. Genau. Das passiert uns schon nicht. Ja. Das kriegen, und im schlimmsten Fall, dann nehmen wir nochmal ein bisschen Geld in die Hand. Das Problem ist, dass du als VfB Stuttgart Probleme haben wirst, ein wirklich hoffnungsvolles Trainertalent oder einen guten Trainer zu verpflichten, weil der möchte sich da einfach nicht verbrennen lassen. Ja, also der weiß ja selbst wenn wir Erfolg haben, sobald ich mal 3 Spiele verliere, kann das hier direkt wieder vorbei sein. Und das ist halt bei einem Verein wie der VfB Stuttgart einer ist, immer möglich, dass du mal 3 Spiele verlierst. So gut ist der Verein einfach nicht mehr oder die Mannschaft einfach nicht mehr. Das sieht jeder von außen, nur die Binnenwahrnehmung ist eine ganz andere. Also damit meine ich nicht die Fans, sondern damit meine ich die Leute, die da am Ruder sitzen. Die denken, glaube ich, immer noch, dass der Verein, ja, also in 3-4 Jahren sind wir wieder Champions League Club. Ja, also der Dietrich weicht ja von dieser Aussage nie ab. Der hat ja gesagt, er möchte, als wir aufgestiegen sind, in 5 Jahren wieder europäisch vertreten sein. Ja, das ist dieser 5-Jahres-Plan, ne? Ja, aber du kannst doch sowas im Leben niemals sagen. Das kannst du doch intern diskutieren, aber das kannst du doch nicht öffentlich so, also das verstehe ich. Brauchst du uns doch nicht sagen, natürlich, das ist absurd, ja. das ist pervers. Und das macht mich wahnsinnig. Also das, solche Dilettanten, man muss ja sagen, wie es ist, in so einer wichtigen Position agieren können beim VfB Stuttgart. Das ist ja nicht nur irgendwie, weiß ich nicht, der Aufsichtsrat, ein Aufsichtsratmitglied, sondern das ist der Präsident und auch der Sportvorstand. Und Thema Reschke muss man eigentlich mittlerweile auch diskutieren. Das ist jetzt der zweite Trainer nach Wolf, der offensichtlich keinen Erfolg mit der Mannschaft hat, weil Rückrunden-Vizemeister ist halt kein Erfolg. Ja, also kannst du 20 Mal sagen, dass du Rückrunden-Vizemeister geworden bist, aber da kannst du halt auch keinen drauf runterholen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen nicht, wenn du dann zwei Monate später Rückrunden-Absteiger bist. Oder Hinrunden-Absteiger, besser gesagt. Ja, ja, das ist halt, was will ich mit diesem Titel? Also von daher bin ich der Meinung, dass man auch über Reschke diskutieren muss, aber noch nicht in diesem Winter, sondern ich bin schon der Meinung, dass er jetzt nochmal die Möglichkeit bekommen sollte, Feinjustierungen vorzunehmen an diesem Kader, aber trotzdem würde ich ihn finanziell einen Rahmen setzen, der jetzt, sag mal, also mehr als 10 Millionen würde ich dem einfach nicht mehr an die Hand geben. Und das riecht, wenn man Qualität holen will in Stuttgart, riecht das schon wieder nach Laien. Und Laien sind nie solide. Das ist kein solides Fundament, auf die du deine Zukunft aufbaust. Und du hörst das riecht schon stark nach Laien, die du da machst. Du kannst von mir Spieler ausleihen, aber dann erstens müssen das Spieler sein, die bereit sind, mitten in die zweite Liga zu gehen, weil das ist halt einfach eine Möglichkeit, die uns droht. Und das nächste ist, dass du keine Spieler leihst, wo es keine Kaufoption gibt. Das würde ich auch sagen. Jetzt ist der Potsche umgefallen. Nee, ich bin da. Oh, ja. Gut, Gott sei Dank. Nee. Naja, aber da bin ich mal gespannt. Was sind denn die neuralgischen Positionen, wo man jetzt unbedingt was machen muss? Ich höre immer nur Geschwindigkeit, immer. Ja, also die Position, wo es am wichtigsten wäre halt im Sturm, im Mittelfeld, auf den Außenbahnen, in der Innenverteidigung. Also überall, ja? Nee, Tor ist ganz, geht. Ja, also momentan ist halt wirklich überall ein Problem irgendwie. Also vor allem, wenn dann wirklich Pavard gehen würde, kannst du da direkt weiter gucken in der Innenverteidigung. Dann, ja, es gibt auf der linken Seite mit dem Sosa, der jetzt wieder im Training ist, Borna Sosa, ein hoffnungsvolles Talent. Aber das ist halt immer schwierig, wenn du dich wirklich nur auf die Kraft eines Talents verlässt. Insua ist mit Sicherheit jetzt auch nicht die schlechteste Option. Also ich sag mal, linke Verteidigungsposition würde ich jetzt erstmal so lassen. Aber für die rechte Seite musst du schon wieder schauen, weil der Beck halt einfach seinen Stiefel runterspielt. Da ist auch nicht mehr viel zu erwarten. Und der Maffeo definitiv jetzt einmal in der Saison noch nicht das reißt, was man sich von ihm verspricht. Ja, vielleicht ist er auch im Mittelfeld besser aufgehoben. Mainz hat ihn ja da zuletzt aufgestellt. Und dann brauchst du halt für die Zentrale vernünftige Leute. Da reicht der Name Castro halt offensichtlich nicht aus. Da gab es auch eine schöne Frage an Markus Weinz hier, der ihn ja als Zehner aufgestellt hat gegen Gladbach, nachdem er da Aogo ersetzt hat, der sich verletzt hat. Das hat er auch gesagt. Erst haben wir Aogo verloren und dann brach das Spiel zusammen, wo ich mir dachte, Ricky erzählt es immer stimmt. Nur das. Es stimmt. Aogo ist einer der besten Spieler, also ja, in diesem gut, schlechten okay. Konsortium. Aber jetzt kommt. Sagt auch einiges. Ja, das sagt einiges. Jetzt kommt's. Dann wurde Weinz hier gefragt, ob er denn nicht auf Castros Defensivstärke vertrauen würde. Und die Antwort darauf war, er vertraut auf seine Offensivstärke. Also nein, er vertraut nicht auf seine Defensivstärke. Ja, vor allem, wer assoziiert denn Gonzalo Castro mit Offensive? Ja, und mit Zehnerposition, kein Mensch. Ja, also das ist ja, weißt du, das ist ja noch. Aber es war schon natürlich ein Bold Move, den Hacking da gemacht hat. Er hat ja wirklich den Erfolg eingewechselt. Ich kann die Aussage da schon nachvollziehen. Absolut. Aber was ich da mal rausstellen muss, wirklich jetzt mal neben diesem Stuttgart-Thema, ist halt wieder die Leistung von Neuhaus, die ich echt unglaublich gut finde. Das merke ich jetzt erst. Diese Aussage, als Weinz hier gesagt hat, Entschuldigung, El Portillo. Ja, zu Neuhaus muss ich auch noch was sagen. Ja, dann haben die Gladbacher noch zwei Offensive eingewechselt. Ist ja eigentlich auch schon wieder ein Shoot gegen deinen eigenen Verein, dass er es nicht kann. Und das liegt ja wieder an der Transferpolitik. Ja, er ist auf jeden Fall mal nicht schuld. Also er hätte ja noch was gemacht, wenn er könnte, aber er kann ja nicht. So hat es sich angehört, ja. Genau. Das fällt mir jetzt erst auf, dass das eigentlich auch schon wieder eine Kritik an den Verein war. Für die er nichts kann. Und dass der Neuhaus so ein Spiel nach der Einwechslung abliefert, das war wieder so klar, weil ich den Typen, und ich habe es auch hier in dem Podcast schon ein paar Mal gesagt, eigentlich seit dem ersten Spieltag, ich weiß nicht, ob er da gleich gespielt hat, aber auf jeden Fall hat er relativ, also am zweiten und dritten Spieltag hat er gespielt, abfeiere und wirklich ihn als Bereicherung für die Liga sehe, nachdem er jetzt aus Düsseldorf wieder zurückgekommen ist nach Gladbach. Und das ist ganz oft so, dass so Spieler, die jetzt, sag ich mal, nicht so eine große mediale Aufmerksamkeit genießen, aber mir irgendwie gefallen, dass die dann gegen Stuttgart so ihren Break Flu-Moment haben. So, und so ja, war es auch. Hat er ja schon die ganze Saison eigentlich. Ne, ja, aber jetzt war es nochmal so richtig auf die Fresse. Jetzt war es richtig auf die Fresse, ja, das stimmt. Vorlage, Tor gemacht und dann auch noch in die Kicker-Elf gewählt mit als Einwechselspieler. Weißt du, das musste, also das war halt einfach ein mega geiles Spiel von ihm. Punkt. Das Tor vom Neuhaus, ne, wo er da, ich sag jetzt mal übertrieben, den Verteidiger da von Stuttgart ausgetanzt hat und den dann ganz ruhig unten rechts reingeschlänzt hat, das fand ich schon bärenstark und abgewichst. Fand ich richtig gut. Da stimmt halt wirklich im Moment, und Ricky hat es eben als nicht stimmend bei seinem Verein beschrieben, bei Gladbach stimmt wirklich die Mischung im Moment. Da kannst du auch von der Bank kommen und die Leute sind völlig die gehen d'accord damit, das ist okay. Vor allen Dingen, was nach all den Jahren immer noch sitzt, wie eine Eins. Wie eine Eins, das ist die Frise vom Raphael. Ja, der sieht immer noch so aus wie ne? Ja. Der sah zwar vor 20 Jahren schon aus wie 40, sieht aber jetzt immer noch aus wie 40. Ganz genau. Der erinnert mich immer an eine Ente, irgendwie so vom Gericht. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber die Ente hat einen Kopf getroffen, ne? Das musst du auch erstmal schaffen. Der wollte den niemals da hinsetzen, niemals. Der trifft immer gegen den VfB. Ich glaube, der hat gegen keine andere Mannschaft mehr Tore erzielt als gegen Stuttgart. Achtmal, glaube ich, ne? Ja, genau. Richtig, ja. So. Da weißt du Bescheid. Eigentlich musst du den direkt umgrätschen, wenn er auf dem Platz steht, sodass er gleich wieder raus muss. Mir fällt gerade auf, wir sollten jetzt immer keinen Fußball gucken, weil wir so viel Knowledge droppen wie noch nie. Ja, aber wir wissen noch nicht mal, ob es stimmt. Ja, aber das hat man dann in den das ist halt dieses Zusammenfassungsgucken. Da kommt dann halt der Satz hinten raus. Ich hätte auch direkt sagen können mit den 8 Toren und so. Das hat bestimmt der Typ bei The Zone gesagt. Ja, wahrscheinlich. Ja. Also Gladbach 3-0 natürlich dann, wenn ich Scheiße am Fuß, das heißt die Scheiße am Fuß, ne? Ja, das war mir dann auch, ehrlich gesagt. Das ist, auch wenn es da auch natürlich auf Twitter dann immer wieder abgeht, da kriege ich es halt am meisten mit. Ja, dann bricht man immer völlig auseinander. Ganz ehrlich, mir ist es scheißegal. Und das Thema Torverhältnis, ja, leck mir am Arsch. Also, das ganz ehrlich, wenn zu ich, sagen, das Torverhältnis. Das wenn ich wegen Torverhältnis jetzt absteige, ist mir es ehrlich gesagt auch völlig scheißegal, weil du musst so scheiße spielen bei diesen Kackmannschaften, die da unten drinne stehen, dass das Torverhältnis mir wirklich am Arsch vorbeigeht. Ich gehe nämlich echt davon aus, dass du mit sag mal so zwischen 30 und 35 Punkten die Klasse halten kannst. Ich glaube sogar noch drunter. Ich wollte es nicht sagen, weil ich hatte ein bisschen Bammel. Aber sag mal so, dass du mit 27 Punkten dieses Jahr die Klasse halten kannst. Meinst du 16., also Relegation oder 15.? Nee, 15. Das wäre schon sehr krass. Also 15. mit 26, 27 Punkten wäre krass. Aber lass uns darauf einigen, mit 30 Punkten bist du zumindest nicht direkt abgestiegen in diesem Jahr. Ja, so. Okay. Und jetzt musst du dir überlegen, der VfB hat jetzt 11. Ja, also es ist steigt nicht ab. Sehr gut. Gladbach ist durch. Ja, aber ich sehe es immer noch so, dass wir genügend Möglichkeiten bekommen werden, die restlichen Punkte einzufahren. Ja, aber es wird schon natürlich immer dünner. Wobei ich ja von Anfang an auch im Podcast bei mir gesagt habe, bei STR, du musst jetzt die letzten Heimspiele positiv für dich gestalten. Also zum einen jetzt gegen Hertha, die kannst du besiegen. Die sind momentan zwar auch gut, momentan. Aber du kannst sie besiegen. Und Schalke genauso, die beiden Heimspiele musst du jetzt irgendwie noch gewinnen. Dann gehst du da in die Rückrunde mit 17 Punkten. Wenn das der Fall wäre, wären das genauso viele Punkte wie letztes Jahr. Und da haben wir uns auch nicht in die Hosen geschissen. Also da gehst du in die Rückrunde mit 17 Punkten und dann musst du noch 13 holen. Kannst du von mir das auch umdrehen. Gehst in die Rückrunde mit 11 Punkten, da holst du halt in der Rückrunde noch 19 Punkte irgendwie. Also ich denke, das kriegen die schon noch irgendwie hin. Nürnberg, Hannover, Düsseldorf sehe ich nicht viel besser. Deutlich schlechter. Ich finde, es gibt schon frappierende Parallelen zwischen Stuttgart und Schalke. Die Rückrunde der beiden Vereine blendet stark noch über diese Hinrunde der jetzigen Saison. Ja, und vor allem diese enorme Einfallslosigkeit so nach vorne. Das ist auch das, was die beiden Vereine, finde ich, momentan wirklich am meisten ausmacht, dass da nach vorne nichts geht, rein gar nichts. Beim VfB brauchst du keinerlei Angst haben als Gegner. Weil wenn es mal eine Chance gibt, macht der Gomez die nicht rein. Also von daher kannst du wirklich völlig beruhigt gegen die auftreten. Du brauchst nicht so eine Panik haben, die sind eh nicht schnell. Ja, also du musst jetzt nicht denken, die überrollen dich gleich. Die Pässe aus dem Mittelfeld kommen halt nicht, habe ich ja vorhin angesprochen, weil die Passgenauigkeit ist eine Katastrophe. Erstens mal spielen die viel zu wenig Pässe, der VfB, und zweitens sind die meistens ungenau. Also hast du immer wieder Zeit, dich neu zu stellen, so kriegen die auch nie durch Pässetempo ins Spiel. Also das ist so eigentlich so ein angenehmer Gegner, dass du nur durch eigene Fehler dazu beitragen kannst, dass Stuttgart dich besiegt, aktuell jedenfalls. Und das macht es natürlich dann auch angenehm, da mal so wie Gladbach erstmal die Ruhe zu bewahren und sich zu denken, irgendwann kriegen wir sie. Denn so man weiß ja, der VfB hat eben wegen Taifun Korkut ein Konditionsproblem. Haben sie. Und hinten raus kriegen sie die Gegentore. Das ich sag's, wie es ist. Für mich ist das fast schon ein rassistischer Ansatz da immer mit dem Korkut. So sage ich jetzt nur da, um die ist es natürlich nicht. Aber die gehen mir so auf den Sack, die Leute, die da ständig mit ihrer scheiß Fitness ankommen. Leute, das sind doch keine 5-Jährigen, die auf einmal angefangen haben, Fußball zu spielen, jetzt hier richtig vorbereitet wurden. Das sind alte, erfahrene Bundesligaspieler. Wie lange möchte man denen noch die Entschuldigung geben, es liegt an der Fitness und somit nicht an ihnen selber? Wenn ich merke, mein Trainer trainiert mich nicht richtig, dann muss ich selber meinen Arschloch bewegen. Verdammte Scheiße. Am liebsten würde ich manche davon wirklich in die Fresse hauen, du. Mich kotzen die VfB-Fans mehr an als die Mannschaft. Sagt ihr, wie es ist? Habt ihr das mitbekommen bei Tedesco, als er dann diese Anführungszeichen in der Pressekonferenz machte und von Anführungsstrichen Stürmern sprach? Also ja, das habe ich mitbekommen. Ich finde es sehr, sehr befremdlich, wenn man so davon spricht, selbst wenn jemand vielleicht nicht ausgewiesener Stürmer ist. Ja, aber weiß ja doch, worum es im Fußball geht. Weil er den Mendil auch in Sturm gestellt hat, die ersten 10 Minuten. McKennie auch, ja. McKennie auch, ja. Ja, aber ich verstehe, was er damit zum Das fand ich jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen. Weil es sind halt keine ausgewiesenen Stürmer. Mir gehen diese Aussagen von dem, aber da gehe ich mit Chris einher. Das ist so unangenehm, den zuzuhören. Das ist fast schon. Ich schäme mich da. Ich muss mich. Ich kann ihn dabei auch nicht angucken, wenn er irgendwas sagt. Als die letzte Woche bei meinen Eltern war, da lief das Sky Sport News HD und selbst meine Mutter hat gesagt, das ist schon ein komischer Typ, oder? Da liegt er irgendwie. Er ist schon ein komischer Typ. Ja, der hat es natürlich jetzt auch nicht leicht, wenn du nach so einer Saison. Er wirkt nach immer wie das beleidigte Kind in der Klasse, finde ich. Ja, er wirkt immer so ein bisschen wie, aber ihr versteht mich alle nicht so, weißt du, ich habe die Ahnung, aber ihr versteht doch alle gar nicht, was ich will. Und die Spieler verstehen es auch nicht. Ich glaube, der Einzige, möchte, der einen Durchblick hat. Genau, und das möchte er, glaube ich, rüberbringen bei den Pressekonferenzen, dass er die Lage im Griff hat. Und das nimmt ihm keiner mehr ab, weil es nicht so ist. Das ist ja auch das gute Recht eines Trainers, die Situation zu wahren und immer noch einen Durchblick zu haben. Das ist ja auch sein Job. Aber das macht er in einer rhetorischen Art und Weise, wo man nur im Kopf schütteln kann. Also das ist ja so absurd und ballaballa. Also da fehlen wirklich alle Worte. Der hat dem Nagelsmann den Rang abgelaufen. Ja. Den Rangnick abgelaufen. Die Frage ist halt, ob jetzt mittlerweile vielleicht doch darüber nachgedacht werden muss, ob er der richtige Trainer für die Mannschaft ist. Also von seiner Art und Weise. Das glaube ich aber auch. Naja, aber momentan hat man ja schon das Gefühl. Das darf doch Schalke aber gerade nicht sagen, glaube ich. Ich habe nämlich schon das Gefühl, dass die Schalker oder die, also ich weiß nicht, kann ich für alle Fans sprechen, aber mein Gefühl ist jetzt nicht, dass er schon zum Abschuss freigegeben wurde von seinen Fans. Aber auch von Sky schon, ne? Habt ihr diese Aussage gehört von diesem Schalke-Reporter? Ja, heißt der noch? Dirk Große Schlamann. Ja. Der ja wirklich dann schon auch diese Sätze in den Mund nahm von, passt dieser Trainer zum Verein? Hallo? Haben die nicht noch vor 3 Monaten gesagt, den bauen wir ein Denkmal? Ey, das ist wie wenn mir Tine Wittler was erzählen will von heißen Models. Sky ist für mich keine Quelle und für mich auch kein Richtwert. Die sollen die Fresse halten. Das ist für mich die Bild-Zeitung in völlig behindert. Und das heißt schon was. Sky ist für mich so, was Sportberichterstattung angeht, mittlerweile nicht. Das kann ich nicht mehr ernst nehmen. Das ist... Da gucke ich eher mal beim Postillon, da kommt noch mehr Wahres dabei raus am Ende. Also das nee. Da hast du recht. Ich kann mit dieser Art und Weise, wie die da rumlaufen, guck mal, ey, das ist doch euch auch klar. Warum machen die dieses Thema auf? Damit sie Gesprächsstoff haben. Ja, es gibt da keine konkreten Belege für. Man hat auch nicht unbedingt das Gefühl, dass innerhalb des Stadions es gegen den Trainer rumort. Und ich denke, dass es da ja, dass das eher ein Indikator dafür ist, dass es momentan da keine Überlegungen gibt, den Trainer auszutauschen. Ich bin mir sicher, die gehen mit dem, wenn sie nicht auf dem Abstiegsplatz stehen, durch die komplette Saison, dann sieht man weiter. Ich finde aber auch den Kader echt schwierig. Wieso? Ich finde das eine komische Truppe. Kannst du das konkretisieren? Wenn ich den Harita sehe, Bentaleb, wer ist der Spielmacher sozusagen? Harit, ne? Ja, aber der hat jetzt erst die letzten, ich weiß nicht, hat er gegen den gespielt? Dortmund. Ja, gegen Dortmund, aber davor hat er nicht so viel gespielt. Nee, das wirkt auf mich alles so ein bisschen ideenlos und undynamisch. Ja, die Abwehr finde ich eigentlich, als ich die zu Beginn der Saison gelesen habe, schon ziemlich cool. Also als wir davon ausgegangen sind, dass da Neo Naldo da die Innenverteidigung stellen. Ja, der Nastasic ist ja auf dem Blatt auch kein Blinder. Der ist gut, der Caligiuri hat eine gute Saison gespielt, also da wurde ja schon mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Also das war jetzt kein. Ja, den habe ich ins Gespräch gebracht. Heißt jetzt natürlich auch nichts mehr, wenn du bei der deutschen Nationalmannschaft auf dem Zettel stehst. Aber es heißt was, wenn ich das mache, wenn das ich stimmt, das sage. Das stimmt. Dann ja. Darfst du halt nicht vergessen, der Rudi ist halt eine absolute Null da. Ja, und man hört ja jetzt immer erst so ein bisschen als Dirigent irgendwie verpflichtet worden. Und verstehe ich gar nicht. Ja, bei Bayern kann man das wahrscheinlich auch gar nicht so irgendwie seine Lehren ziehen als Zuschauer, sondern eher von Hoffenheim und von der Nationalmannschaft, gerade vom Confed Cup. Da ist der ja nun wirklich nicht aufgetreten als Sprachrohr oder als Typ, der dazwischen geht, sondern es ist ein guter Fußballer, ja, Punkt. Auch weiter im Mittelfeld. Typ, das ist jetzt kein, wie kann man denn mal als Mittelfeldmotor irgendwie so kategorisieren? Ballack, das ist so der ideale Mittelfeldmotor gewesen, ja, genau, fand ich. Genau. Effenberg. Oder so jemand. Das ist halt ein solider Mittelfeldspieler, der da hinten seine Arbeit verrichtet, mehr auch nicht. So eine Art Back in etwas besser, aber immer noch nicht gut. Das ist so ein Kuddelmuddel da, diese ganze Mannschaft. Das ist für mich ohne, wo ich mir denke, oh Mensch, da freue ich mich mal richtig auf den Spieler. Die haben natürlich auch mit Goretzka, mit Max Meyer, mit Sané natürlich auch Spieler verloren in den letzten Jahren. Die haben doch letztes Jahr noch einen dritten Mann verloren. Goretzka, Max Meyer und wer war der? Na hier, den der jetzt bei PSG spielt. Wer heißt der denn nochmal? Ach so, Kehrer. Genau. Ja. Das sind natürlich drei Spieler, die kannst du als Schalke gar nicht kompensieren. Das geht nicht, aber man hätte es ja wenigstens versuchen können. Und das, was sie geholt haben, finde ich alles. Also, ja. Also Kilo Kehrer fehlt auf jeden Fall, muss man sagen. Kilo Kehrer, ne? Klingt viel besser als Kilo Kehrer. Das stimmt. Kilo Kehrer. Der macht sich langsam bei PSG, finde ich gut. Ja. Kann ich natürlich nicht gucke ich nicht. Ja, gut, ja gucke ich nicht. Ja, also keine Ahnung, was da abgeht. Ich finde den Stamboli, finde ich eigentlich echt geil, den mag ich, den Spieler. Aber der hat ja zum Beispiel noch keine Einsatzzeit bekommen. Genau. Nachvollziehbar, sehr defensiver. Also ich denke, insgesamt haben die keine schlechte Mannschaft. Jedenfalls haben sie eine bessere Mannschaft, als es aktuell der Tabellenplatz vorzuweisen versteht. Ja, richtig, aber jetzt auch nicht Platz 2. Nein. Aber ich glaube, dass was heißt, das war klar, würde ich jetzt so nicht sagen, aber ich hätte schon gedacht, dass sie in den ersten 5 oder so sind. Ich muss mal gucken, was haben wir denn eigentlich getippt? Ich habe ja hier die Tabelle mir dann nachträglich hier aufgeschrieben. Passt mal auf, haltet euch fest. Hier ist das. Autos habe ich hier, LKW-Gewichte, Sonderheft, ja. Hier ist es. Ja. Pocho hat gesagt, Schalke kommt auf 3. Chris hat gesagt, Schalke kommt auf 3. Und ich habe gesagt, Schalke kommt auf 5. Dann siehst du. Aber da können wir, das kann ich mal jetzt sagen, was sich hier noch so getan hat. Pocho. Du hast gesagt, Nürnberg, Augsburg und Mainz stehen ganz unten in der Tabelle. Mhm. Stimmt nicht. Nee, Nur Nürnberg. Und Chris hat gesagt, Hannover, Nürnberg und Düsseldorf. Das ist relativ nah dran. Nein, das ist der Fachmann spricht hier. Ja, aber guck mal, aber jetzt ohne Scheiß. Ja. Nur Stuttgart ist da halt hier dazwischen gefunkt. Die fangen sich ja auch noch. Die spielen eine Mega-Rückrunde und werden dann noch Sechster. Meister. Werden dann noch rein Meister. Rechnerisch können wir noch Meister werden. Und ich habe gesagt, Freiburg, Hannover und Nürnberg. Düsseldorf habe ich auf 13 gesehen. Warum? Ich dachte, dass der ausgewichste Funkel eine ziemlich solide Taktik da aufstellen wird, dass man zumindest mal jetzt nicht jedes Spiel hoch verliert. Und zu Hause den einen oder anderen Punkt einfährt. Ja, aber das deutete sich übrigens zu Beginn der Hinrunde auch an. Nur die haben halt viele Punkte liegen lassen, also so unnötig auch. Die könnten, glaube ich, schon 9 Punkte mehr haben. Ja, Funkel, Little Star, sagt man ja auch, ne? Ja, da geht er starr unter, du. Muss man sagen. Ja. Was gibt's hier sonst noch für Ausreißer? Leverkusen habe ich auf 3. Hat keiner mit gerechnet, ne? Aber Pocho hat auch nicht damit gerechnet, dass am 14. oder was Spieltag, 15. Glabach auf Platz 2 ist. Hat selbst Pocho hat 6 da getippt. Gladbach. Ja, gut, der hat natürlich keine Ahnung, der Pocho. Aber Leverkusen auf 7. Ist am nächsten dran von uns. Ja. Blindes Huhn und so, weißt du. Ja. Frankfurt habe ich auf 12 gesetzt. Sieht auch fast anders aus. Chris, du hast sie auf 8. Pocho auf 10. Ja. Und keiner hat Dortmund als Meisterkandidaten erwähnt. Alle Bayern und Dortmund haben wir alle auf 2 gesetzt. Naja, Spannung bis zum geht nicht mehr. Wir sagen was doch, wie es ist, wenn der Tommy ins Laufen kommt, dann geht das bei euch wieder. Ist ja erstmal gesperrt. Ja. Von Senf zum Ketchup, oder? Genau. Hier kommt der Genuss. Ja, Tommy, der große Halsbringer. Erst war es Donis. Jetzt ist es Tommy. Jetzt als nächstes ist es dann wahrscheinlich Sosa. Oder Patrick Herrmann. Ist schon lustig, ja, ist schon lustig da. Die Twitter-Timeline. Habt ihr die 7 frei? Oder hat die Ja, der Hermann geht eher nach England als nach ja, Stuttgart. Mittlerweile würde ich es ihm auch raten. Also, ja. Ich glaube, es hat keiner die 7 beim VfB. Ja, dann würde ich sagen, weißt du, wo Hermann hingeht. Ja, dann CR7, oder nicht? Ja, ich bin ja froh, wenn der weg ist in Gladbach, weil dann ist die 7 wieder frei, dann können wir nächstes Jahr Ronaldo. Doch, Maffeo hat die 7. Ja, verdammt. Ja, Maffeo hat die 7. Ja. Habt ihr die Bilder gesehen von Ronaldos Sohn bei Juve? Nee. Ja, habe so einen Artikel gelesen, ich weiß gar nicht, auf irgendeiner englischen Seite, dass er es da relativ schwer, ich meine, ist ja klar mit dem Namen und dass sie da relativ hart mit ihm ins Gericht gehen. Der soll doch gar nicht so schlecht sein in der Jugend von Juve, der Sohn. Der wird halt wahrscheinlich ordentlich gefeatured, oder? Also, ja. Ich gehe davon aus, dass so Leute immer schon, weißt du, mit den richtigen Leuten von vornherein zusammengebracht werden, ja, sodass sie sich eine gewisse Richtung entwickeln. Ja, sehe ich ganz genau so. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir auch vorstellen, wenn du halt dann in den Garten gehst, Bolzen, und dann dein Vater ist halt fucking Cristiano Ronaldo. Und ich glaube, dass dir ein Cristiano Ronaldo schon den einen oder anderen Kniff, sage ich mal, besser geben kann, als wenn du deiner Tochter im Garten ein paar Bolzplatz-Tipps gibst. Weißt du, ja, was ich meine? Also das ist, glaube ich, nicht ganz so verkehrt. Wenn du morgens... Ah, dann unterschätzt mir den Ricky da nicht. Ich glaube, der kann bolzplatzmäßig mit Ronaldo mithalten. Ja, das kann ja sein, vom Penis her vielleicht. Aber ich glaube schon, dass natürlich der sehr gefavored wird, dass der stark gefavored wird, der Sohn von Ronaldo, aber oder von allen Söhnen großer Spieler. Aber ich glaube, es macht auch schon ein bisschen Unterschied, wenn du dann irgendwie am Sonntagmorgen bolzen gehst im Garten und dann ist es halt fucking Ronaldo, mit dem du da im Garten bolzt. Langer Schwanz, da fällt mir noch was ein. Am Montag früh um 3 war ich ja zum ersten Mal beim Morgenfitness. So. Ja. Da dachte ich, also erstmal war ich tierisch angepisst, dass da noch 2 andere waren. Da ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Wann muss ich denn hierher kommen, damit ich ganz alleine trainieren kann? Aber ich sag mal so, zu viert in einem großen Fitnessstudio ist, oder zu dritt, das ist aushaltbar. Kurze Frage vorweg, hast du die Haselnüsse schon gegessen? Die Haselnüsse? Vom Begrüßungspaket. Ich denke, du hast ein Ach so, nee, die liegen wahrscheinlich noch in der Küche. Das habe ich ja völlig aus den Augen verloren. Ach, das gibt's doch gar nicht. So, jetzt kommt aber mein schlimmes Erlebnis. Natürlich, also es sind nur 3 Leute, mit mir inklusive 3 Leute, im Fitnessstudio gewesen und einer geht dann auch noch mit mir duschen. Nein. Ist für mich jetzt nicht schlimm, ja, ich habe kein Problem, mich nackig da irgendwo hinzustellen, aber ich guck dann, man guckt sich halt auf den Pimmel, ist ja klar, dann, ja wie, das ist ja normal, du guckst doch den anderen, was hat der denn so unten rumhängen? Ja, und als allererstes. Ja, natürlich, das ist für mich, das darüber entscheide ich dann, ob ich mit oder ohne Handtuch rausgehe aus der Dusche. Ja, und ich gehe immer mit Handtuch rein, weil nach dem Training ist der Pimmel auch noch so verschrumpelt. Der sieht da wirklich aus wie eine Alfnase, muss man sagen. Da ist alles zusammengezogen, gerade wenn du frisch geschwitzt hast, das sieht nicht schön aus. So, da muss man ein bisschen Rücksicht nehmen, wobei ein ganz fetter auch noch trainieren war. Und der ist mit wehender Banane, möchte ich nicht sagen, ich würde eher sagen mit wehender eingelegter Gurke, ist er da rumgelaufen, habe ich gedacht, nee, ich schmeiß mir das Handtuch um. Jetzt gehe ich da rein, der andere war auch duschen, ich gucke da nach links und wobei dann ich Respekt vor fetten Leuten habe, die so unglaublich langen Penis, dass ich gedacht habe, da ist der ganze Montag schon im Arsch. da hast du dir gedacht, da freue ich mich schon auf morgen. Ich habe jetzt nur die Hoffnung, dass er, wenn er einen Steifen kriegt, dass sich da nicht mehr viel in der Größe tut. Aber das war ein Oschi, also leck mich am Arsch. Ich würde schätzen, das waren bestimmt 20 Zentimeter, 25 Zentimeter unirrigiert. Echt? Also, das war ein Riesending. So ein Fleischpenis. Ich kenne das. Nein, der war noch nicht mal richtig dick. Der war eher so vom Durchmesser, würde ich sagen, 3 Zentimeter vielleicht. Ja. Und von der Länge, wie gesagt, so 20. Das war ein Riesenapparat. Ja. Das gibt's gar nicht. Und dann, pass auf, dann war der eine, der Dicke, der war ja schon weg. Und vorm Fitnessstudio stand nur noch ein Auto. Von dem Langpenismann. Ja. Steht da ein GT3, Porsche GT3 vor der Tür. Na ja, gut. Jetzt hat er einen langen Schwanz und Kohle. Im besten Fall hat er nur einen Porsche und keine Kohle. Aber der Porsche reicht schon. Und ein langer Schwanz, das gibt's ja gar nicht. Habe ich mir jetzt fest vorgenommen, wenn ich das nächste Mal komme, muss ich den im Fitness outworken, so dass ich ihn da demütige. Ich nehme auch einen Herzinfarkt in Kauf. Aber das geht nicht. Also, dass er mich zweimal so vorführt, ohne es zu wissen, das halte ich nicht aus. Ist der auch gut definiert, der Typ? Nee, das war jetzt normal Fitness-Zustand, würde ich sagen. Eher der Cardio-Typ. Nee, er geht schon auf Kraft, aber da war jetzt noch nicht, da wird immer noch ordentlich gecheatet. Also da kann man nicht sagen, dass er sich körperbetont ernährt. Also der ist auf einem normalen Fitness-Level, würde ich sagen. Ja, aber das war natürlich schlimm. Und heute Morgen wollte ich eigentlich auch trainieren gehen, aber meine Frau hat gesagt, ich habe nicht meine Tassen im Schrank, weil da hätte ich schon um 2 gehen müssen, weil ich so früh los musste heute. Und ich hätte es gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte das durchziehen. Es tut unheimlich gut. Also ich weiß natürlich nur nicht auf lange Sicht, ob das so vernünftig ist, aber so die erste Trainingseinheit und dann der darauffolgende Tag, es hat sich sehr, sehr gut angefühlt, muss ich sagen. Also ich mache das ja jetzt auch schon 1,5 Jahre, dass ich morgens um 4.30 Uhr anfange zu trainieren. Und jetzt so langsam merke ich, dass ich, wenn ich von der Arbeit komme, richtig müde bin und das ein oder andere Mal einnicke. Na, aber am Samstag hast du noch gesagt, stehst du um 4.30 Uhr auf. Ja, ist richtig. So. Also, das musst du mir jetzt mal vormachen, wie dann der erste Trainingsdurchgang aussieht. Wecker klingelt um 4.30 Uhr, macht die ersten Crutches. Dann stehst praktisch auf und dann ist schon eine Übung rum. Zähne putzen, zack, die nächste Übung. Das läuft ja. Die Apple-Uhr dreht völlig durch, weil der so sich outworkt, dann Müsli umrühren. Leck mir am Arsch. Und immer mit dem Hand über die Schulter, mach ich alles. Genau. Und dann kann ich mir vorstellen, wenn du dann die Treppen runtergehst, dass du dann jede Treppe zweimal läufst. Einmal vor, einmal zurück. Und ich mache immer so ein ganz lautes... Ja. Also alle Leute auch denken, boah, der ist am Limit. Mit dem Stirnband steht er da. Ja. So, dann nimmt er sich das ab und geht zur Arbeit. Ja, ja, nein, Quatsch. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also es könnte sein, dass es auf Dauer natürlich ein bisschen anstrengend wird. Aber mal sehen. So, Dieter der Woche und dann gehen wir nach Hause. Ach Mensch. Ja, es ist schon spät. Ich muss Dieter der Woche. Wieder um 3 aufstehen. Na, dann das machen wir keinen Dieter der Woche. Es ist 35, haben wir nichts mehr. Ich muss morgen früh um 3 Uhr aufstehen. Und ich muss das Telefonproblem hier noch lösen. Ich habe keinen Dieter der Woche. Ja, dann lass mal's. Oder hast du einen Pocho? Nee, ich brauche auch keinen. Siehst du. Ja, wir müssen doch jetzt einen Dieter der Woche machen. Ja, nee, komm, wir müssen gar nichts. Vielleicht gibt's den auch nicht mehr in Zukunft. Das ist mir aber auch immer so ein Druck, muss ich sagen, mit diesem Dieter. Es gibt, einstellen per se nicht, aber wenn's gibt's doch gar nichts, habe ich keinen Dieter der Woche. Ja, dann gibt es halt jetzt hier keinen. So. Es gibt Schlimmeres im Leben. Naja, das wüsste ich jetzt. Ich kann euch noch sagen, wer die besten Torhüter sind in dieser Saison bislang. Peter Golacci. Übrigens, ich habe ja die Dieter-Folge nachgehört, als du deinen Mega-Spruch da gebracht hast. Du wolltest aber was auflösen, Ricky, ne? Das ja, Moment. Das muss ich noch ansprechen. Welchen Spruch? Golaschi-Kanone und so. Ja, jetzt, nee, du brauchst gar nicht lachen. Gib ihm nicht mehr, als er verdient hat. Geil. Ja, wie? Zuerst kommt der mit der scheiß Playlist, genau wie die Behinderten vom Fohlen-Podcast. Das wusste ich nicht. Und dann höre ich den original den Golaschi-Kanonen-Spruch auch beim Fohlen-Podcast. So, nein! Das ist dein Niveau. Okay, du kannst gerne dich über mein Niveau lustig machen, aber ich höre nicht den Fohlen-Podcast. Nein, das wollte ich damit nie unterstellen, sondern dass es schon so weit gekommen ist, dass du mit Knippi und Schnippi dieselben Sprüche klopfst. Das geht doch gar nicht. Ich bin, wie du beim The Zone-Typen der Headwriter bist, bin ich jetzt bei Schnippi und Knippi der Headwriter. Ich schreibe die Gags für die. Headwriter. Der Ghost-Headwriter. Ich bin der Headwriter. Da weiß ich, wie viele dem zuarbeiten. Der Ghostwriter. Ich bin so. Chris P.S. Hayes, bin ich jetzt. Unglaublich. Rune Jahrstein ist dann 5-mal. Aber da muss man auch wirklich sagen, das kann doch nicht Jahrstein. Boah. Das ist wirklich Knippi und Schnippi-Niveau. Die haben wieder gesungen, wa? So. Haben die echt den Golaschi-Kanonen-Gag gemacht? Ja. Aber doch nicht in derselben Woche, wie ich den gemacht habe. Doch, weil da Gladbach gegen Golaschi-Kanone gemacht hat. Hab ich den früher gemacht oder die danach? Ich habe ihn zumindest, also ich glaube, wir haben am selben Tag wie die aufgenommen, weil beide Podcasts kamen mittwochs, das weiß ich noch. Ich habe zuerst unseren gehört ich glaube, es kam einen Tag später von denen. Also ich gebe dir das jetzt, dass du der Erfinder der Golaschi-Kanone bist. Wenn es dir was gibt, dann bitte. Hier, der Chatka schreibt gerade, apropos gleiche Sprüche, bei 93 haben sie euren Osama Bin Dembele-Gag gebracht. Ja, aber ich glaube, den haben sie auch. Da sind den sie selber drauf gekommen. Ich habe die alle entwickelt, die Gags, und die klauen sie hier alle. Langsam können wir echt Tantiemen einfordern. VG-Wort ist das Stichwort, VG-Wort. Dann schreib's mal auf. So, ja. Jetzt pass auf. Bist du, ich hab Jetzt pass auf, da haben sie wieder gesungen zum Schluss. Pass auf. So, hier geht's schon los, Pocho. Das sind deine Leute. Apropos, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende und. So, jetzt hier geht's wieder. Lars Stindl, du bist Kapitän und wir lieben es sehr, euch spielen zu sehen. Das gibt's gar nicht, immer so behindert sein. Aber das ist ein erwachsener Mann, das sind erwachsene Männer, die können Frauen ficken und dann machen die sowas. Aber ich dachte, jetzt kommt mein Gulaschi dann um Deck. Nein. Da singt jemand Last Christmas mit Gladbach. Sag mal, jetzt mal ohne Scheiß, das gibt es doch nicht. Dass da erwachsene Männer sich mit einer verfickten Gitarre hinsetzen und Last Christmas mit Oliver Stindl singen. Wie bescheuert muss man denn da an der Birne sein? Also. Aber weißt du, was das Traurige ist? Und ich weiß, dass Ricky denselben Gedanken hat. Pocho hat geschmunzelt. Du doch auch. Ich verachte alle Menschen, das weißt du. Hast du heimlich geschmunzelt? Ich habe nicht geschmunzelt, würde ich niemals hat machen. Den würde ich wie dem Typen da aus den 90ern bei einem Catch Wrestling, würde ich dem die Gitarre Kindler über den Schädel ziehen, du. Habt ihr den großen, aber wirklich den großen Eklat beim Nur der HSV-Podcast mitbekommen? Da ist irgendwas nicht, ja. Ey, habe ich noch nie gehört. Der was? Den wurde der, Nur der HSV, Hopes, kennst du ja. Ach, gehackt wurde der, das habe ich gelesen. Ja, ja, aber wie das ablief, ist ja echt krass. Da hat praktisch jemand, ich weiß nicht wie, ich habe ja einen Hubster angeschrieben, weil ich wissen wollte, wie das möglich sein kann. Aber es muss praktisch jemand sich diese URL bzw. den RSS-Feed geschnappt haben, seine eigenen Podcast-Folgen darauf geladen haben, ja, das Cover geändert und den Titel geändert. Denn auf iTunes heißt ja nur der HSV-Podcast jetzt irgendwie dummer Hurensohn, ich möchte Geld machen. Also das ist jetzt so ein Erfolgstyp, ja. So hier, ja. Ich erkläre dir in 5 Schritten, wie du zum Millionär wirst. Du musst daran glauben. Aber und du musst einen ganz kleinen Pimmel. Gehobst wie gesprungen, oder nicht? Gehobst wie gesprungen ist das, ja. Und ich finde das schon ziemlich krass, dass das möglich ist. Jetzt ist der ganze Podcast weg vom Hobs. Alle Bewertungen, alles hat der sich alles unter den Nagel gerissen, der Wichser da. Und die müssen wahrscheinlich bei Null starten, gehe ich mal davon aus. Das ist aber schon krass, dass das möglich ist. Ich weiß gar nicht, wie man das machen will. Ach doch, ich, pass mal auf. Ich möchte mal was probieren. Ich glaube, ich weiß, wie man das machen kann. Ich glaube, das kann ich hier in der Sendung ausprobieren. Pack mal jetzt, wen gibt's denn da so? Nennt mir mal irgendeinen Podcast, der auch eine Webseite hat, der euch einfällt. Fest und flauschig. Das ist so groß. Die haben mit Sicherheit da irgendwie so eine Firewall oder so. Es muss sowas. Wie heißen die? Fretz. So. Oh ja, die nehmen wir. Das wäre schön, wenn das klappt. Und das kriegen die ja nie raus, wer das war. Jedenfalls jetzt nicht mehr. So, downloade uns auf iTunes. Nee, das wollen wir nicht. Wo gibt's hier den ganz stinknormalen Reds RSS-Feed? Reds RSS. So, Golem. Wieso komme ich denn da auf Golem? Jawohl, dem Knoblauch traue ich auch zu, dass der da so eine ganz ausgeklügelte Firewall installiert hat. Das traue ich dem zu, ja. Wenn ich jetzt hier auf die Seite komme, wie kann ich denn jetzt hier einfach den RSS-Feed mir schnappen? Das muss doch irgendwie möglich sein, oder? Das bietet man doch in der Regel an. Hier ist unser RSS-Feed. In der Regel kann man da einen Klick machen. Es gibt aber nur, verpasse keine Folge, abonniere uns. Und dann kommt Downloade uns auf iTunes. Ist ein bisschen doppelt gemoppelt, muss ich sagen. Unsere Partner, das ist auch lustig. Unsere Partner, jetzt haltet euch fest. Moonzeit, okay, lass mir noch gefallen. Ja. YouTube, Twitter und Facebook. Na dann. Ja, unsere Partner bei Reds. Kontaktimpressum Datenschutzerklärung. Grüße und Kontakt. Reds DVD. Willkommen im Jahr 2018. Reds DVD? Ja, die wissen gar nicht, was es sein soll. Diva versus Diva oder was? Reds DVD. Info, das Team, Sendeplan, Impressum, Pay-Per-View-Tippspiel, Datenschutz, Hörer des Monats, Tippspiel versus Hörer des Monats. Sendeplan müssen wir aber nicht auch noch machen. Muss ich noch machen, ja. Dienstags schreibe ich da hin. In der Regel dienstags. In der Regel dienstags. Wenn nicht, kann aber dann auch nicht. Mal ein anderer Tag sein. Wenn nicht, dann nicht. Sendeplan, dann wenn die Folge online ist. Jetzt muss ich erstmal Reds hacken. Das muss ich jetzt hier noch hinkriegen, bevor ich ins Bett gehe. Reds RSS-Feed. Da kommt nichts. Warum kommt denn da nichts? Das gibt's da gar nicht. Jetzt muss ich auch noch pinkeln. Was gibt's denn noch? Vollhörer. Nee, wie heißt das? Volltreffer. Aber ich glaube, das läuft auch. Was ist das denn? Das ist doch auch hier von den Reds-Leuten. Was? Volltreffer ist doch der Fußball-Podcast von Fretzlau. Sei 90 kenne ich noch. Ja, das ist aber, da traue ich mich nicht ran. Das sind die Jungs vom Moonsault Forum. Die machen die fertig. Ja, oder? Ja, naja. Das gibt's doch gar nicht. Männerabend-Podcast. Hier ist mal ein RSS-Feed. Es kommt mir alles so bekannt vor, du. Das ist unglaublich. Hier haben wir einen. Pass auf, jetzt habe ich einen. Ich hoffe, dass es nicht nur der Feed ist für Fiete Arp. So, Fiete, oh. Neuer Feed. Import-File. Nee, das geht nicht. Import-File geht nicht. Download-Feed, genau, das wollen wir. Jetzt gebe ich die URL ein, Download. Und zack, habe ich einen. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob ich da was ändern kann. Also jetzt gucken wir mal bei Feed. Hier ist auf jeden Fall mal ein Achtung, weil der Link passt. Soll ich da jetzt mal was anderes reinschreiben? Ich kann das ändern. Also ich schreibe mal hin, Dieter. Bei Titel. Nee, das darf man glaube ich nicht machen, sowas, wa? Ja, dann schreib doch. Ich hab original, das kann man wahrscheinlich mit jedem Podcast machen. Das wird ja ein Spaß. Probiert's doch mal aus mit euren Lieblingspodcasts, Leute. Ihr braucht dazu folgendes Programm, das nennt sich Feeder 3. Damit, ich glaube, damit kann man das machen. Ich habe nur Angst, das jetzt hier zu machen. Jetzt pass mal auf, wir machen mal was nicht so schlimm ist, okay? Ich ändere was bei der Description. Und zwar schreiben dir die Serie als Beschreibung und wir machen mal daraus der Dieter. Nee, wir lassen schon Serie. Ich schreibe einfach die Serien und Serie Dieter. Klein. Nee, die und Serie schreibe ich mal klein. So. Ich will ja nur mal gucken, ob das theoretisch geht. So. Das wäre ja ein Skandal. Ich meine, dann würde ich die natürlich darüber informieren, dass sie da was machen müssen. Ja, unbedingt. So, publish. Da freut er sich voll. Also ich, es geht wirklich. Er sagt jetzt nur zu mir, ich muss hier noch was beim Bildlink ändern. Aber ich mach's nicht. Ich kann ja nicht einen fremden Podcast-Feed ändern. Aber nee, das ginge wirklich. Das macht man natürlich auch nicht. Es ginge wirklich. Holy shit, du kannst den Podcast tatsächlich über Feeder 3 abändern. Das ist ja eine riesen Sicherheitslücke, die ich da aufgetan habe. Ja, ist wirklich so. Ohne, dass ich jetzt hier irgendwelche Passwortdaten brauche, kann ich das ändern. Das ist ja krass. Dann nicht ein Podcast Deutschland. Ich hätte, also jetzt können wir richtig angreifen. wie heißt denn der aktuell erfolgreichste Podcast? Das ist doch bestimmt irgend so zwei Mädels, die über Sex reden. Und wenn man sich das anhört, denkt man sich, ah, okay, das habe ich mit 14 auch gemacht. Ja, aber man hofft halt immer, dass sie sich irgendwie ausziehen. Ja, und am Ende gründen sie ein Netzwerk. So. Gabor Steingart ist ja gerade der erfolgreichste Podcast. Schön. Was? Christian Lindner, ein Thema zwei Farben, ist der aktuell erfolgreichste deutsche Podcast. Und danach, es ist so leicht, die Menschen zum Downloaden zu überzeugen, der Geld-Podcast. Zack, da also hör ich mal rein. Der Geld-Podcast, der ist es. Ja, nee, wir manipulieren keine Podcasts. Wir lassen das jetzt einfach. Nicht, dass hier ganz Podcast-Deutschland wirklich noch zusammenbricht. Ja, Wahnsinn. Das lässt Erzähl doch jetzt mal deine Geschichte, wo du warst. Ja, ach so, genau. Das ist ja, da haben ja alle drauf gewartet. Ja. Und diese Geschichte, die gibt es nächste Woche, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Bis dann. Tschüss. Tschüss müsst ihr sagen. Ach so, nein, ich will sagen. Tschüss. Dann erzähle ich es euch doch noch. Also, ich war zunächst groß. Also, ich musste dringend groß und bin aufs Klo gegangen und habe einen abgeseilt, wie wir sagen. Und wir alle wissen, was das für eine Prozedur ist, wenn du dir das die Kusszone reinigst. Darauf wollte ich jetzt eben zu sprechen kommen. So, und dann war es so, dass es nicht gleich bergab ging mit der Wurst. Ich habe original ein U geschissen. Es ist kein Scheiß, ich habe das noch nie, aber praktisch ein umgedrehtes U habe ich geschissen. Es ist kein Scheiß. Es hing, ich weiß gar nicht, wie das geht. Also ein N ohne Schniepel. Ein N ohne Schniepel, könnte man sagen. Aber ein Hufeisen habe ich, ein Glücksschiss habe ich eingesetzt. So. Wenn du nächstes Mal in der Samstagssendung ein Kleeblatt scheißt, dann wissen wir, dass du eine höhere Entität bist. Ja, einen vierblättlichen Kotklumpen habe ich gemacht. Oh, jetzt, können wir die Folge so nennen? Der vierblättlige Kinotera? Kotklumpen. Vierblättrige Kotklumpen, bitte. Ja, mach mal. So, jetzt pass auf. Dann habe ich gedacht, mache ich wie immer erstmal das ganze Papier drauf, ja, mit dem man sich abwischt, und dann schiebt man praktisch mit der Scheißhausbürste den ganzen Klumpen durchs Rohr. So. Aber man muss dazu sagen, ich habe noch nie in umgedrehtes U geschissen. Also von daher fehlte mir die Erfahrung, wie man damit umzugehen hat. Ich habe eine ganz neue Erfahrung. Da muss ich euch auch noch was erzählen. Ja, jetzt pass auf, jetzt stehe ich da, will das Ding durchschieben, zack, komplett Stillstand. Es war wirklich komplett abgedichtet, wie ein Silikonklumpen war da auf einmal. Dann habe ich gedacht, scheiße, ich muss wieder zurück zur Sendung, und bin zu Maddie gegangen, die noch Fernsehen geguckt hat. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe gesagt, ich muss dich jetzt um was bitten. Das ist mir unangenehm. Und dann, ja, ich habe ja gesagt, das ist, aber ich habe ja auch ein, pass auf, mein Argument war folgendes. Sie hat natürlich auch gesagt, aber du bist doch nicht mehr ganz jetzt. Ja. Du, so, dann habe ich aber gesagt, ja, dann habe ich aber zu ihr gesagt, wenn die Mia ruft, dass sie das Klo nicht richtig sauber kriegt oder so, dann machst du es ja auch. Das ist nichts anderes. Es ist beides mal Wurst. Und warum ist es jetzt bei mir so schlimm? Von einem 38-jährigen Mann ein Kot-U wegzuspülen, das finde ich aber schwierig. Also rein rechnerisch ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass ich demnächst wirklich die Hilfe dabei brauche, wenn es um Kot und Abwischen geht, als jetzt meine Tochter. Die ist erstmal außen vor. So, ja. Genau. Jetzt bin ich der Nächste, der da eigentlich Hilfe benötigt. Von daher kann sie sich schon mal dran gewöhnen. Ja, aber sie war auf jeden Fall nicht davon zu überzeugen, dass ich das jetzt machen sollte. Und dann haben wir uns ein bisschen gefetzt. Ich sag's, wie es ist. Ja, weil sie dann auch wieder bemängelt hat, dass ich so rumschreie und so. Dann haben wir uns ein bisschen gefetzt. Was heißt, und wie äußert sich dann ein bisschen gefetzt? Ja, das ist jetzt nicht, dass wir uns anschreien oder so. Ich versuche dann halt. Ach so, das ist ein respektvoller. Nee, da sag ich, die sagt dann, du, und schrei nicht so, die Mia schläft. Und dann sage ich immer, ja, mein Gott, das ist Samstag, was soll denn da jetzt passieren? Meinst du, die kriegt da eine Herzattacke, wenn sie jetzt mal eine Stunde weniger schläft oder was? Ja, nee, aber du musst nicht immer so rumschreien. Die Leute denken auch, wir sind hier bei den Wahnsinnigen oder sonst irgendwas. Und dann sage ich, ey, die können doch froh sein, dass da ein Mann im Haus lebt, der voll im Leben steht, sich mit Leuten aus der ganzen Welt unterhält oder eben aus Hannover und Grevenbroich, aber das wissen die ja nicht, und der sich einfach wohlfühlt an einem Samstagabend. Und dann, ja, sowas halt. Und dann bin ich auf jeden Fall wieder aufs Klo, hab den ganzen Scheiß da, das Problem gelöst, sag ich jetzt mal. Und, das Scheißproblem gelöst. Dann war ich aber echt ein bisschen genervt so von der Situation. Und hatte ich keinen richtigen Bock mehr und hab mich erst... Jetzt warte. Dann habe ich mich an den Kleiderschrank gesetzt, der hier in dem Podcast-Zimmer steht. Ich habe doch gesagt, da ist irgendwas. Ich habe mich einfach an den Kleidersitz gesetzt. Ich habe mich aber nicht gehört. Ich habe mich an den Kleiderschrank gesetzt und wusste nicht so richtig, was ich jetzt mit mir anfangen soll. Und dann dachte ich, putze Zähne. Und dann habe ich Zähne geputzt und danach, aber ich muss dazu sagen, ich war leicht angetrunken. Ja, das haben wir gemerkt. Ja, durchaus. Ja, danach habe ich Zähne geputzt. Und danach wiederum habe ich noch lange schön Red Dead Redemption gespielt. Tja. Also ich muss euch jetzt auch noch mal eine Kot-Geschichte erzählen. Ja. Hier und kommt zwar, Kot. Ohne Helm und ohne. Oh, jetzt bist du aber hier auch dabei, ne? Ja, ich will natürlich das Niveau halten. Und zwar hatte ich es, lass es mal 2 Wochen her sein. Da habe ich mich erschrocken, als ich meine Kotwurst gesehen habe. Ja. Kenn ich. Und zwar habe ich eine ganz straighte Knackwurst gekotet, die nicht aus dem Wasser rausragt. Keine Boje. Sondern sich so ab, also aus dem Wasser, aber auf die Keramik, es hört ja irgendwann auf, das Wasser, und dann kommt der Keramik. Das habe ich aber oft so, ja. Und da lag die Schniepelwurst so drauf. Und jetzt pass auf, wo ich mich erschrocken habe, Nüsse verdaut man ja nicht immer ganz komplett, ne? Nee. Und da hatte Mais die, auch nicht. Da hatte die, Mais auch nicht. Da hatte die Kotwurst, hatte 2 Nüsse. Es sah aus wie Augen. Ja, da hat ihr praktisch die Kacke ins Gesicht geguckt. Du, jetzt aber da hat ihr mich angeguckt. Da habe ich mal eine Frage. Also jetzt auch an dich als jemand, der sich mit Ernährung auskennt. Jetzt mal ganz ehrlich. Hm? Wir haben ja jetzt festgestellt, dass man Nüsse und Mais nicht ganz verdaut. Hülsenfrüchte, also solche. Ja. Also auch bei Brot und so. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel das rausholen würde und abwaschen, könnte ich es nochmal essen? Aber die Inhaltsstoffe sind doch resorbiert von deinem Körper. Ja, aber jetzt mal, hast du schon mal Mais im Kot gesehen? Erkennst du da einen großen Unterschied zu dem Mais, der aus der Dose kommt? Nein. Schon, ja. Deswegen die Frage. Ich sag mal, er hat an seiner Strahlkraft verloren. Da müsste ich jetzt nochmal genau drauf achten. Aber ich bin der Meinung, dass der Mais auch noch sehr schön in der Farbe ist. Also, ich würde es niemals tun. Aber wenn du jetzt in einer Notsituation wärst, ja, ja. Du, zum Beispiel, nimm an, du willst irgendwie die Wüste Gobi durchqueren. Also die Wurst in Sieb und abspülen. Ja, dann wäre doch das Sinnvollste, was du machen kannst, dir nur Mais und Nüsse mitzunehmen, weil du könntest du die ganze Zeit, das ist wie ein Pertopopi-Bobele. Den kannst du immer wieder essen. Weißt du, was das ist? Das ist ein Poperzen-Mobile. Ja, das Poperzenmobile, genau. Da kannst du die Nüsse, die scheißt du also einfach aus und wäschst die dann ab und kannst sie wieder essen. Und so geht das die ganze Zeit bis nach Gobi. It's a circle of life. Ist ja Wahnsinn. Ja. Also was wir alles rausgefunden haben, Podcast kann man ohne Passwort manipulieren, Nüsse kann man mehrfach essen. Gerade wenn du kleine Kinder hast, die kriegen davon überhaupt nichts mit. Nee, das kaufst stimmt. Du einmal Nüsse, die reichen ein ganzes Jahr. Ja. Also musst du im Prinzip, ja, pass mal auf, da kann man bestimmt auch einen Workaround schaffen, dass man nach dem Wurstschneider direkt mit so einer Waschanlage ansetzt. Dass du im Prinzip in so ein Spitzsieb kotest. Nein! Und wenn du spülst, wird das ja weggewaschen, der Kot von den Nüssen. Ich weiß was. Das kenne ich von so gelbe Sack. Sortieranlagen. Habt ihr das mal gesehen bei Sendung mit der Maus? Ja. Da wird das ja mit Luftdruck, wird da ja praktisch dann weggeschossen. Da wird dann praktisch das Material in die richtigen Tonnen geschossen. So, weil halt einfach, was weiß ich, Alu fliegt halt früher weg als Kackewurst. Ja. Genau. So, und dann müsste man praktisch was hinten nach dem Wurstschneider installieren, das genau den richtigen Druck aufbringt, um Nüsse oder Mais rauszudonnern. Ja, so im Prinzip die Kackewurst durch ein Sieb schießt. Ja, Boccio, ist alles noch dran bei dir? Ich freue mich schon. Also, kann mir richtig vorstellen, wie er heute da saß. Der hat anderthalb Stunden. Wir haben es heute geschafft. Das war eine ganz normale Sendung. Ich sag nichts. Ich sag bestimmt jetzt gleich Tschüss. Aber ich habe das Problem schon gelöst. Und zwar musst du das ist es. Das ist es wirklich. Man muss einfach nur eine Flugzeugtoilette installieren bei sich im normalen Hostel. Da wird ja die Wurst abgesogen. Ja. Und da musst du, im Prinzip kotest du in so ein Gastronomie-Spitzsieb. Kotest in das Spitzsieb und das wird dann durch einen Unterdruck wird es abgesogen. Wird das weggesogen und du hast dann. Jetzt bin ich gespannt, wie du die Nuss rauskriegst. Durch das Sieb. Ja, das hast du doch im Sieb. Der Kot. Ja, aber da hast du ja noch andere nicht verdaute Stoffe. Gut, da könntest du da untermischen. Ja, das stimmt. Das merkt, ob sie sauber. Was, zum Beispiel was hast du denn auch für Tomatenschale. Verdaut? Manchmal hat man Tomatenschale oder Paprikaschale noch so ein bisschen. Aber sind wir doch mal ehrlich. Der richtige Geschmack steckt doch in der Schale. Und in der Wurst. Wie wir jetzt wissen. Ja. Dann, dass wir das am Ende doch nochmal so hingekriegt haben. Ich bin froh. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, also gehen wir nach Hause. Bis demnächst. Tschüss. Bis. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.